Mondsteinflug, der Serien- und Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Hallo und herzlich willkommen zum Mondsteinflug, einem der beiden besten Sailor Moon Podcasts Deutschlands. Heute zum Thema Sailor Moon Manga, der erste Arc, mit unserem Gast wieder Tim von Ultimate. Hallo. Hallo, hi. Und, gefühlt seit 20 Aufnahmen mal wieder, Rusty. Ja, Rusty hat auch mal Zeit und ist mal zu Hause. Und ich brauche ihn auch für den Manga, ich mir so, weil er hat wirklich das bessere Manga-Gedächtnis immer schon gehabt und hat jetzt noch mal reingelesen. Er hat wesentlich mehr Bände reingelesen als ich und es war echt lustig, weil die meiste Zeit hat er nur gegackert, was Usagi jetzt wieder macht. Oder, wow, wie brutal, was sind das für Leichen hier? Ja, wir haben dich in der letzten Folge schon vorgestellt. Das müssen sich jetzt die interessierten Zuhörer alle nochmal reinziehen. Und heute Manga. Und den hast du vorgeschlagen. Genau. Also, dass man einfach mal generell über den Manga ein bisschen redet. Ja. Ja. Und wir haben letztes Mal auch den Manga schon relativ viel erwähnt, weil er einfach so viele Details hat. Und das alles in sehr kurzer Zeit. Also ich habe ihn damals erst gelesen, als ich mit dem Anime schon fertig war. Und dann waren das für mich zwei verschiedene Welten. Aber jetzt durch die ganzen Fandiskussionen im Internet verschränkt sich das viel mehr. Und vor allen Dingen merkt man dann auch manchmal, das ein oder andere Plothole vielleicht aus dem 90er Anime schließt sich, wenn man den Manga dann mal gelesen hat. Total. Also der Manga erklärt wesentlich so mehr. So viele Details sind erklärt. Ich will kurz noch was Technisches sagen, nämlich ich habe die alte Auflage und die neue Auflage gegeneinander quer gelesen und der Wechsel der Leserichtung hat mich echt fertig gemacht. Wenn man das alle paar Minuten wechselt, dann weißt du irgendwann nicht mehr, in welche Richtung und dann ist es sehr verwirrend. Man liest also ständig falsch. Vielleicht gerade für die Leute, die das nicht wissen, weil es kann ja sein, dass die meisten viele mit der Neuauflage eingestiegen sind damals. Als Mangas noch ganz neu waren in Deutschland, hat man die noch gespiegelt, damit sie eben der westlichen Leserichtung entsprechen. Ja. Und das ist halt bei der alten Sailor Moon Auflage der Fall. Ja. Und Rusty hat die alte jetzt gelesen, weil ich die neue nicht so gern rauskriege zum Lesen, obwohl wir festgestellt haben, ich habe die ersten Bände doppelt. Und du hast die neue Auflage gelesen jetzt, oder? Genau, ich habe die neue Auflage gelesen, aber habe die alte jetzt hier zum Nachschlagen. Ja. Also ich werde auch auf ein paar Versionsunterschiede eingehen und was mir nicht aufgefallen ist, was du erwähnt hast, war, dass die ganz anders übersetzt worden sind, nämlich die neue aus dem japanischen Original und die alten nicht. Genau, also ich habe hier mal nachgeguckt, der Übersetzer ist immer derselbe, Georg F. W. Tempel, aber bei den ersten beiden Bänden die ersten beiden Bände wurden aus dem Amerikanischen übersetzt und Band 3 und 4 aus dem Französischen, komischerweise. Ja, das ist eigenartig. Und auffallend ist eben, die Namen sind dann doch nochmal anders. Ach ja, Bunny statt Usagi, genau. Und Perilia und Queen Beryl. Also sie haben es aus dem Amerikanischen übersetzt, aber haben Queen Beryl als Perilia. Genau, also man hat sich schon an der deutschen Fassung vom Anime orientiert, auch bei den Verwandlungssprüchen und Attackennamen, was nicht immer ganz so geglückt ist. Bei manchen Attacken gab es ja auch gar keine Entsprechung im Anime, wie zum Beispiel der Flower Hurricane von Sailor Jupiter. Im Anime hatten wir Moon Twilight Flash, oder? Nein, das war nur PGSM. Weil wir haben nämlich in der alten Auflage Blitz der Monddämmerung und in der Neuauflage dann wirklich Moon Twilight Flash. Und ja, ich glaube, da haben sie sich einfach irgendwas einfallen lassen, haben sie improvisiert. Genau, ja, wie Blitz der Monddämmerung ist nett übersetzt, aber da habe ich mich schon gefragt, wenn sie es im Anime haben, haben sie nie Blitz der Monddämmerung gesagt. Nee, never. Also muss das ein... Aber improvisiert. Ich komme jetzt gerade, also ich glaube, ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht zu viele Anime-Vergleiche mache, weil ich hier schon die ganzen Versionsvergleiche gemacht habe und... Also ich habe die Stelle gerade gefunden, Blumen fliegt, sagt sie in der deutschen Fassung von der alten Auflage, statt Flower Hurricane. Okay. Ja. Das kam ja auch definitiv nicht im 90er-Anime vor. Ja, und sie haben auch die Seelenkriegerinnen, wenn wir schon in den Versionsunterschieden sind, die Seelenkriegerinnen, also sie heißen schon mal nicht Seelenkriegerinnen. Sie heißen in der alten Version die uniformierten Kriegerinnen und in der neuen Ach Gott. die Kriegerinnen im Seeleranzug. Aber sie werden auch Sailor-Krieger genannt im Alten. Werden sie auch irgendwann Ah ja, Sailor-Kriegerin okay, genannt, oder? gut. Also es wäre ein bisschen seltsam, wenn ständig uniformierte Krieger dran steht und das ganze Sailor Moon heißt, dann musst du eigentlich. Aber Usagi nennt sich am Anfang auch selber die uniformierte Ja. Kriegerin. Das ist im Spruch drin, Sailor suited im Amerikanischen, glaube ich. Sailor aber wenn ich gerade suited noch richtig in Erinnerung habe, wird auch gesagt, Scout dass oder wird aber so. auch gesagt, dass die Sailor-Kriegerinnen sind. Aber in ihrem Spruch sagen die das nicht Ja. auf. Oder? Ist mein Kurzzeitgedächtnis jetzt so Also im abgeflaut? Japanischen sagen sie immer sowas mit irgendwie die Kriegerin im Matrosenkleid, Sailor Fuku, irgendwas. Das ist schon, also ich meine, ist halt natürlich nicht immer gleich die Übersetzung, aber vom Ja. Sinn her ist es ja dasselbe. Matrosenanzug, wesentlich besserer Ausdruck als Uniformierte. Ganz ehrlich. Wir haben auch einen Versionsunterschied, natürlich, so offensichtlich, sie haben die Technologie modernisiert. Weil wir hatten beide einen riesen Nostalgie-Flash bei den Disketten in der alten Na, Version. vor allem du eher, ich nicht unbedingt. Ich bin nicht damit Ach, wurde das aufgewachsen. sogar Du hast als Baby drauf im Manga gekaut. geändert? Was? Wurde das sogar in der Manga-Neuauflage geändert? Ja. Die haben Ach. das neu gezeichnet. Also sie haben wirklich ein Bild von einer CD an der Stelle, wo das Bild von der Diskette war. Und sie haben auch im Text gesagt, das ist eine CD. Das ist ja lustig. Und früher Ja, hieß es Disk. in Sailor Moon Crystal war es ja dann nochmal anders. Also klar, da war es, glaube ich, auch eine CD. Aber die Szene war auch ganz anders. Also hier war es ja noch so, Bunny musste den Schulcomputer im Manga benutzen, weil da hatte ja noch nicht jeder einen. Und das war dann in Sailor und hatte auch gar keine Ahnung, wie man den Computer benutzt. Und in Sailor Ja. Moon Crystal hat sie ja da einfach ihren rosa Laptop rausgeholt, hat die CD reingeschoben und wusste schon, wie das irgendwie geht. Das wäre auch Ja. nicht mehr glaubwürdig heutzutage. Warte mal, war das aber nicht Das war damals im schon nicht alten Manga? glaubwürdig. Gehen Sie ins Crown Center. Ja, Ich Luna weiß auch, macht das im Crown also Center. zwei Sachen, die neu gezeichnet, also ich glaube, die Verwandlungen wurden alle neu gezeichnet für die Neuauflage. Ah. Und was mir aufgefallen ist, Sailor Jupiter hat ja in der Neuauflage wie so ein Gürtel aus, da ist so eine Kugel dran. Ich meine, ich habe irgendwo mal gelesen, was für Kräuter in dieser Kugel drin sind. Ich glaube, Myrrhe oder so, keine Ahnung. Ich Weiß bin nicht, mir irgendwas war fast da sicher, drin. dass sie den früher auch hatte, aber lass mich das. Ich glaube, ich werde sonst die ganze Zeit blättern, wenn wir das Gib jetzt. mir mal, ich weiß, was ist. Ist Du ganz weißt. hinten in Band 1. Ich Ja, habe ich habe gerade ihn schon in der gesehen, Hand. da ist es, da hat sie es nicht. Also in den Artbooks hatte sie es, glaube ich. Damals Aber nicht schon. in den Aber Kapiteln. im Manga weiß ich nicht. Was wir auch haben in der deutschen Übersetzung einen Unterschied. Ja, hier hat sie keinen Gürtel. Ah ja, in der Alten hat Nein. sie tatsächlich den Gürtel nicht gehabt im Manga. Okay. Und. Und ich weiß noch eins aus dem allerersten Kapitel, dann bin ich aber auch damit schon fertig. Mehr Okay. habe ich gerade nicht mehr im Kopf. Aber wo sie in der Spielhalle sind, das Sailor V-Game sieht irgendwie ganz anders aus in der Neuauflage. Aber das finde ich war keine Änderung zum Guten. Also irgendwie sah das für mich dann ja einfach nur merkwürdig aus. Das ist mir nicht aufgefallen, aber das hätte man lassen können, weil das alte Sailor Ja. V-Game war sehr, sehr, sehr lustig damals schon. Das sieht eher aus wie so ein Raumschiff-Spiel, irgendwas. Ich guck mal gerade, ob ich es finde. Das sind so die Veränderungen, die mir zeichnerisch aufgefallen sind. Und natürlich, dass es halt andere Covermotive sind. Ja, Die alte Auflage. das finde ich eigentlich gut. Ich finde die alten Covermotive sehr, sehr schön. Aber ich finde gut, dass wir einfach eine andere haben, weil man die Bücher dadurch besser, das gibt den Büchern ein bisschen anderen Charakter und ich finde es schön, dass sie anders aussehen und man nicht den Eindruck hat, ich habe dasselbe Buch nochmal. Genau. Ja, aber was mir an der Neuauflage, an den Covers nicht so gefällt, ist, dass die Sailor-Kriegerinnen da sehr, sehr niedlich und kindlich aussehen. Ja, Das das ist mein täuscht einziger. über den Inhalt hinweg. Ja, das stimmt. Sie sehen kindlicher aus, das stimmt, und die Röcke sind irgendwie anders animiert. Ach, hier sehe ich auch gerade, in Kapitel 1, alte Auflage, hat sie eine Note 5. Das haben sie Ja. doch bestimmt dann auch mit der Punktezahl gelassen, weil die Japaner haben ja Punkte. bis maximal 100. Definitiv eine 5 in der alten Auflage, ja. Ja, ja, es ist so. Glaub mir einfach. Ja, okay, ich hab's grad gelesen. Neuen? Weiß ich jetzt gerade nicht, aber ja, das kann sein, aber da, ich finde es sinnvoll, die Noten anzugleichen, weil ich finde es sehr verwirrend, die Notensysteme anderer Länder blicke ich meistens nicht durch. Man ist mit den eigenen Notensystemen schon sehr vertraut. Wenn man viele Animes geguckt hat, dann hat man das irgendwann mal gecheckt. Das 100 Punkte ist halt eine 1, vielleicht sogar mit Sternchen. Und die Hälfte braucht man, glaube ich, mindestens, um zu bestehen. Also alles unter 50 wäre dann im 5er, 6er Bereich. Aber sie ziehen das auch nicht wirklich durch, oder? Also ich habe so viele verschiedene Zahlen gesehen, wo ich dachte, das kommt nicht mit einem Prozent 100 Dingens hin. Keine Ahnung. Also ich erinnere mich an einen möglichen... Oder wenn Usagi 30 Punkte hat, was bedeutet das jetzt wirklich? Also, das ist bestimmt eine 5. Ja, eigentlich, aber wir haben auch schon genügend japanische Serien gesehen, eigentlich, wo solche Punktzahlen verwendet werden. Eigentlich sollten wir es wissen. Also, ich habe da noch nicht so Probleme. Ehrlich gesagt, es gibt ja nicht nur Japan, ich bringe die Länder immer durcheinander. Okay, eine weitere Versionsänderung sind noch mehr Namen, so wie es Jedite in der ersten Auflage versus Jadeite. Also es wird ganz anders geschrieben. Neflite. Allein schon der Oberbegriff. Die werden ja jetzt Prinzen der vier Himmel in der neuen Auflage genannt. Hatten sie eigentlich irgendeinen Namen in der alten Auflage, außer die vier Generäle? Die haben auch Prinzen der vier Himmel im alten, glaube ich. Ja, Vertreter von Dingen von Europa oder von den Vereinigten Staaten oder vom Nahen Osten und Mittleren Osten. Und eine Änderung, die mir wirklich, wirklich wehgetan hat, war, in der alten Auflage haben wir von Naoko wunderschöne Seitenkommentare. Sie kritzelt an der Seite eine ganze Spalte voll mit Hintergrundinformationen, was sie sich gedacht hat. Und oh, es gibt jetzt diesen DNS-Merch und ich bin so happy, dass ihr meine Bücher kauft. Genau. Und das fehlt mir. Die sind ja wie so eine Zeitkapsel auch und ich denke mal, deshalb hat man sie weggelassen, weil dann wird da Bezug genommen auf irgendwas, was zu dem Zeitpunkt, wo der Band in Japan erschienen ist, gerade aktuell war, wie irgendein Musical oder keine Ahnung. Und ich glaube, dass das der Grund ist, dass man das bei der Neuauflage weggelassen hat. Aber ich finde es auch sehr, sehr, sehr schade. Eben, wie oft, also ich habe das vorher nicht gekannt, dass sich die Autorin direkt an ihre Leserschaft wendet und die Leute direkt anspricht. Das habe ich vorher nicht gesehen. Und also bei Shoujo-Mangas ist das tatsächlich gar nicht mal so selten. Also bei Kamikaze Kaito-chan ist es auch. Und auch da haben sie es dann später in der Perfect Edition weggelassen. Das finde ich wirklich schade. Und es sind manchmal richtig gute Infos. Also zu Rei hat sie geschrieben, was sie da alles geplant hatte für dieses Kapitel, für die Einführung von Rei. Also im Manga ist Jedite der Busfahrer, aber sie hatte geplant, dass er ein Priester im Schrein wird, in der Manga-Fassung, was er dann, im 90er-Anime gemacht wurde. Ja. Ein Hilfs er ist kein richtiger Priester, er ist nur eine Aushilfe im Schrein. Aber er ist dort zumindest tätig. Und es gibt, sie hat gesagt, sie hätte drei Versionen von diesem Kapitel entworfen und hat dann was dazu erzählt und das haben sie in der Neuauflage rausgeschmissen. Und sie hat auch gesagt, was findet sie toll an Rei, was findet sie toll an Ami? Sowas will ich doch sehen. Ja, also ich verstehe es auch nicht. Auch die ganzen Bonusseiten hinten im Anhang. Da sind ja manchmal auch so Zeichnungen von den Anime-Leuten, die am Anime gearbeitet haben, die wunderschön sind. Oder so irgendwelche lustigen Scribbles von ihrem Redakteur oder sie selber ihren Redakteur ein bisschen durch den Kakao zieht. Mit denen sie sich dann zofft in Häschenform und so. Das ist super. Genau. Und Beliebtheitsabstimmungen, also was so die Ergebnisse waren. Ja, die stehen immer da gibt es ja am Anfang von manchen Kapiteln so Aufrufe, wo alle, also es gibt in jedem Story-Arc gab es das einmal, dass das Titelbild von einem Kapitel, von irgendeinem Kapitel alle Charaktere aus dem Arc gezeigt hat und das dann aufgefordert wurde, dass man eben abstimmt, wer der Lieblingscharakter ist. Und diese Ergebnisse, die findet man auch nur hinten in der alten Auflage. Die waren dann auch in der neuen Auflage gar nicht drin. Und ich finde das heute noch interessant, wie die Charaktere damals angekommen sind. Ja, auch, dass sie das unterschieden haben ganz stark zwischen den Zivilformen von den Sailor-Kriegerinnen und den Sailor-Formen. Weil für mich ist es halt immer schon derselbe Charakter noch, aber das wurde tatsächlich, ich glaube, es kam sogar, Minako kam dreimal vor. Einmal als Sailor V, einmal als Sailor Venus und dann nochmal als Minako. Und natürlich Bunny sowieso dann auch nochmal einmal als Prinzessin, dann als Sailor Moon. und so weiter. Bunny ist am besten als Bunny, also als Bunny oder Usagi in ihrem Privatleben. Ich bin jedes Mal wieder geplättet, wie lustig sie ist. Ich habe als Kommentar nur reingeschrieben, ich finde super alles, was Usagi macht. Es ist alles wirklich super witzig, weil der Manga ja vom Stil her sehr viel ätherischer ist. Es ist oft sehr schwebend oder sehr verklärt und dann hat man den harten Kontrast darüber, wie trottelig und wie kindlich und wie jugendlich. Also ich hatte hier starke Flashbacks an meinen Alltag mit zwei Teenagern und Usagi ist total der Teenager und macht exakt das, was ich hier auch kenne, nämlich ich will keine Hausaufgaben machen, ich knall mich ins Bett, wo sind Kekse? Das kommt mir alles hier sehr bekannt vor. Und was mir auch noch gerade aufgefallen ist, hat jeder Band in der alten Auflage einen Titel, wie zum Beispiel Band 1 die Metamorphose, Band 2 der maskierte Mann, dann Band 3 die Sailor-Kriegerin und Band 4... Rei, oder? Nein, Ami kommt Ich meine die Bände, nicht die Kapitel. Ja, ja, die Kapitel. Band 4 der Silberkristall. Ja. Ja, ja, die Bände haben eigene Titel sogar. Die Kapitel haben Titel, aber die Bände hatten... Die Bände haben... Oh. Ich sehe gerade, du hast recht, die haben im Neuen keinen Titel mehr. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Der maskierte Mann, ja. Und die Kapitelaufteilung wurde auch tatsächlich dann noch ein bisschen nachbearbeitet. Also ja, gerade diese extrem langen Kapitel, die wurden dann für die Neuauflage auch nochmal gesplittet. Mhm. Und haben dann nochmal andere Titel bekommen. Aber ich finde eigentlich ganz gut, wenn die Bücher einen Namen haben. Das lässt sich einfach besser merken. Und die alten Bücher hatten auch was sehr Schönes, nämlich wenn man alle Bücher nebeneinander stellt, ergibt sich mit dem Buchrücken ein Bild. Gerade Band 1, die Metamorphose, ist natürlich auch ein total schöner Titel, weil da ja sehr viel drin steckt. So die Aber wir nennen es Verwandlung, wir nennen es nicht Metamorphose. Wir nennen, also von der serieninternen Sprache passt nicht super gut, aber inhaltlich passt schon. Ja, also es passt doch aber auch sehr gut. Also zu Bunny, Usagi ist natürlich sowas wie eine Raupe mit ihrer ganzen Art. Und sie wird ja durch ihre neue Identität als Sailor Moon dann erst zum Schmetterling und verändert sich ja charakterlich total. Aber Usagi ist schon super. Und sie ist auch super im Manga. Die Leute, die sagen, im Anime wäre sie so nervig gewesen. Ich finde... Das habe ich auch nicht verstanden. Das habe ich auch nie verstanden. Ich glaub, aber das vor allem hängt davon ab, welche Version man geschaut hat. Ob man die Engel, ob man jetzt nur Dub geschaut hat auf dem Englischen oder nur das Deutsche. Also ich habe ja die deutsche Fassung gesehen vom 90er Anime und das hat mich nie genervt oder gestört. Also ganz im Gegenteil, ich fand es immer lustig. Eben. Und bei Tibiusa kann ich es halt schon verstehen, klar. Ja. Und klar, aber bei am Anfang halt nicht. Heult Usagi eine Menge rum, aber... Es ist ja eher so, das ist der Unterschied, der kleine, aber feine Unterschied. Wenn Bunny rumheult, ist es lustig, da kommen diese Tränenwasserfälle und es ist eher theatralisch und eigentlich ist das, was passiert ist, auch gar nicht so schlimm, dass man jetzt da so übertrieben heulen muss. Und bei Tibiusa war es ja schon sehr ernst, das war ja dann immer Heimweh und man kann es ja auch irgendwo verstehen mit dem ganzen Trauma und. Aber wir sind ja beim ersten Arc. Usagi ist generell sehr witzig, weil sie ja auch eigentlich in allem das Gegenteil von dem ist, was man von einem braven Mädchen erwartet. Sie ist nicht still und sie ist nicht fleißig und sie ist nicht ehrgeizig und... Sie isst viel, ist für Japaner ja auch nicht so gern gesehen. Und sie schneidet auch nicht Leute, nur weil sie komisch sind, was ja, denke ich, auch eher der Normalfall ist, sondern sie sieht irgendjemand, mit dem niemand Japaner redet. Japaner haben ja eine sehr große Mobbingkultur, leider. Ja. Und das ist mit Usagi nicht zu machen. Und das ist ja auch eine sehr gute Eigenschaft. Ja, das ist super. Also das, was ja eigentlich, das ist, was sie so beeindruckend macht. Ja, und gerade auch im Manga, diese ersten Begegnungen mit den anderen Mädchen sind echt schön. Ich habe kurz eine Frage. Ja. Was ist eigentlich das Thema, reden wir nur im Manga oder reden wir über die Handlung und Ablauf oder nur allgemein über den Manga? Viel allgemein. Wir könnten ja aber auch dann jetzt so langsam anfangen, das mal so Kapitel für Kapitel durchzugehen. Ja, oder ich wollte am Anfang schon ein paar allgemeine Sachen sagen über den Manga, weil, ich finde, das bietet sich an der Stelle einfach an. Klar, wir gehen dann nochmal durch den ersten Arc und durch den Dark Kingdom Arc. Wir sollen es nicht, wir verquatschen uns hier gerade. Nein, das war Absicht, dass wir am Anfang sagen, welche Mangas haben wir gelesen, was sind diese Mangas und wie sehen sie aus und was sind die Unterschiede und. Ja, wir nehmen schon gerade eine ganze Weile auf. Also. Das war aber so vorgesehen. Und das habe ich eigentlich auch angekündigt. Und ich finde, das kann man auch machen. Das sind eine Menge Versionsunterschiede. Okay. Aber okay, dann gehen wir mal in den ersten Arc rein. Ich finde es zum Beispiel schon mal herrlich, direkt der Anfang, dass Usagis Mutter sich wünschen würde, ihre Tochter wäre mehr wie Sailor V. Das Wo ist ich mir der. denke, sei vorsichtig mit dem, was du dir wünschst. Ja, wenn, also. Zum einen ja, aber zum anderen hat das auch eine Ironie, weil sie steht nicht im Zimmer ihrer Tochter und sagt, warum kommst du nicht frühstücken, sondern sie sitzt in der Küche und liest Zeitung. Also sie trägt jetzt auch nicht wirklich zu der Situation viel sinnvolle Und vor Dinge bei. allem, wenn man dann auch noch die Sailor V-Bände kennt, dann hat das Ganze sogar noch einen anderen Unterton. Gut, im 90er-Anime wurde ja erklärt, dass sie schon fünfmal versucht hat, Usagi zu wecken, dass es einfach nicht geklappt hat und dass sie irgendwann aufgegeben hat. Ja, einerseits ist Usagi alt genug, aber andererseits, ja, aber es ist gut, mit Sailor V anzufangen. Und leider im Manga eben auch dieser Teil, wo später Usagi noch nie was von Sailor V gehört hat. Das nur, damit man hier einen Infodump machen kann, wer ist eigentlich Ja. Sailor V. Es wäre besser gewesen, wenn sie gesagt hätte, ja, Sailor V ist total super und man hätte trotzdem Umino noch labern lassen können, wer das ist Na und gut, was sie aber zu tut. Bunny hat, glaube ich, aber auch schon so ein bisschen was Hinterwäldlerisches an sich. Also ich würde sie durchaus abnehmen, dass sie das nicht mitbekommen hat, dass sie nicht eine ist, die Nachrichten guckt und Zeitungen liest. Aber sie, Also das ja. passt schon. Ist schon in Character. Und es gibt einfach so gute erste Szenen in dem Buch, wie Wobei mir sie das so auf. leid tat, als ich klein war und das gelesen habe, wie sie einfach mal eiskalt auf Luna drauftritt. Ja! Und Die arme das Luna. ist ziemlich heftiger Zusammenschluss. Und Luna hat so einen Sohlenabdruck auf dem Rücken. Und Ja. dann will sie gleich noch grapschen und ihren Küsschen aufdrücken. Und dann hat sie prompt auch alle Krallen im Gesicht, die Luna zur Verfügung stehen. Zu Recht. Ich muss aber sagen, vom Zeichenstil her, Luna, also Naoko Takeuchi hat zwei Arten und Weisen, Luna zu zeichnen. Einmal so richtig schön mit Schnauze, wie sie halt auch wirklich sehr wie eine Katze aussieht und auch richtig süß. Und manchmal Und dann extrem ganz, eckig irgendwie manchmal, aber. ja, manchmal vereinfacht, dann lässt sie die Schnauze weg und dann sieht Luna für mich einfach nur hässlich aus. Finde ich dann immer schade, wenn sie das so viel macht. Fand ich gerade am ersten Kapitel schön, dass sie das da noch nicht so häufig gemacht hat. Wir haben es auch schon auf der dritten Leiter oder so, also. Also es Ab und ist. zu ist ja okay, aber die Ja, du ganze musst dir Zeit bei der finde ich ersten dann auch irgendwie. Charaktereinführung sowieso ein bisschen mehr Mühe geben, klar. Ich glaube, in Japan ist es auch so, dass die Zeichner oder Mangaka, dass die das allererste Kapitel komplett alleine zeichnen müssen immer und dann später erst Assistenten Ah bekommen. ja, okay. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob es bei Sailor Moon genauso war, aber ich denke mal, bei Sailor V Kapitel 1 wird es auf jeden Fall so gewesen sein. Ja. Ja, Kapitel 1 ist eigentlich, um mal ganz kurz mit tatsächlich mal die Handlung zusammenzufassen. Wir haben momentan nur Usagi, es taucht Luna auf. Sie gehen in diesen Juwelierladen, fast alle kaufen sich irgendwelchen Schmuck. Außer Usagi, die keinen leisten kann und auch sich nicht traut, ihre Mutter zu fragen, weil sie eine schlechte Note geschrieben hat. Wir kriegen auch ganz kurz noch Mamoru. Ja. Der übrigens andere Kleidung anhat als im 90er-Anime. Da war er eher leger, hier hat er wirklich ein Smoking an, Ja. wo Ja, sich hier ist Usagi er. ja dann auch direkt drüber wundert, so, hä, warum am helllichten Tag ein Smoking? Ja, also er ist sehr edel gekleidet. Obwohl. Da machen sie sich Ach später so, auch drüber lustig. der Juwelier heißt ja übrigens auch wieder Redakteur von Naoko, also Ja. OSAP. Ja, das wird. Ja. Das sieht man immer in den Seitentexten, dieses. Und hier bummelt die eiskalt sogar noch ein bisschen mehr rum als in der ersten Folge vom 90er-Anime und geht ja dann danach auch noch in die Spielhalle zum Otoki. Ja. Also will es wirklich so weit wie möglich aufschieben, nach Hause zu gehen mit ihrer Ja. 5. Dann. Dann geht sie doch nach Hause und kriegt den Ärger ihres Lebens, weil. Eine 5 geschrieben hat. Ja. Das fand ich auch schön, die Szene, warum sie überhaupt wieder dann im Haus ist, weil das hat man ja auch im 90er-Anime komplett weggelassen. Im Manga Eben. kommt dann raus, die hat einfach die ganze Nachbarschaft zusammengeplärrt. Und ihre, Und ja, deshalb und hat. ihre Mutter hat sie dann wieder Ich reingeholt. glaube, Das ja, ist Shingo ja. sagt, ihr Geplärre macht die ganze Nachbarschaft rebellisch oder Ja. so. Was mir jetzt auch gerade so aufgefallen ist bei den zwei Mitschülerinnen von Bunny und Naru, Ja. die Sind die im 90er-Anime so vorgekommen? Also ich weiß noch, eine, die dabei war, war auf jeden Fall dick. Und hier die beiden sind aber schlank. Sie hatte drei Freundinnen und eine davon war pummelig und die anderen nicht. Und sie hatten auch verschiedene Haarschnitte. Ich glaube, die Aber Pummelige wurde weggelassen. Also ist ja. nicht im Original-Manga drin gewesen. Was ja wieder dazu passt, dass Naoko ja keine dicken Mädchen haben wollte in ihrem Werk. Die, ja, Ja. und ich wüsste auch nicht mehr die Namen, obwohl sie vorkommen. Die tauchen fast nie auf. Die Also. Namen sind in der PGSM Folge 0 drin. Aber dazu kommen wir ein andermal. Weil da Usagi mit ihren Freundinnen Ja. loszieht in der Folge, bevor sie Seelenkriegerin hat, Ja, zieht sie schon wir mit ihren schweifen gerade Freundinnen ab. Wir los. müssen wieder ein Aber bisschen zurück ja. auf die Handlung kommen. Jedenfalls, Usagi ist zu Hause, schläft ein und wird von einer Katze geweckt. Sie schläft prompt wieder ein. Und will davon nichts wissen, von Ach so, sprechenden Katzen. was vielleicht noch erwähnenswert ist, der Sailor V-Tritt. Also ist im 90er Ja, Anime mit der Knie ist hier schon. gewesen hier. Ja, sie versucht, ihren Bruder zu treten. Ich dachte am Anfang, sie will die Tür treten, weil im Anime tritt sie, glaube ich, gegen die Tür. Sie will Aber. ihren Bruder treten und vertritt gegen die Tür. Ja. Der Ja, im hat sie den. 90er Anime hat sie mit dem Knie sogar, ist Ja. sie dann in die Tür reingekracht. Das war, glaube ich, noch ein bisschen schmerzhafter. Ja, keine gute Idee. Ja. Und ich war überrascht, dass tatsächlich der Sailor V-Tritt ziemlich oft vorkommt, weil ich hatte das auch nicht mehr auf dem Schirm, aber im Manga kommt er ein paar Mal. Ach Da ja. heißt er auch manchmal Sailor Moon Kick. Da hat sie dann ihre eigene Version davon. Genau. Ja, was auch anders ist im Manga, dass sie ja wirklich so einen Traum hat, wo sie Sailor V ist in dem Videospiel. Ja, und sie Und das muss ist Motoki tatsächlich für die retten. Handlung, Ja. und das ist tatsächlich für die Handlung wichtig, weil wir erfahren ja später, dass das Sailor V-Game sie ja wirklich auch darauf vorbereiten Ja. sollte, eine Sailor-Kriegerin zu werden. Und dann haben Und. wir diese ganzen Kunden von OSAP. Die sind komischerweise im Manga alle nach Hause gegangen. Das haben sie im 90er Anime besser gelöst, dass die einfach an Ort und Stelle weggedöst sind. Ich fand das so komisch, wo dann mitten im Kampf geschehen, sie ruft ihre Schergen herbei und die müssen erstmal aus ihren Häusern kommen und da wieder hinlatschen. Wo ich mir Ah, gedacht habe, in der richtig. Zeit hätte Sailor Moon sie locker platt machen können. Stimmt. Das Das war im passt. 90er Anime besser irgendwie. Das ist mir nicht aufgefallen, aber da ist was dran, ja. Es erklärt zwar den Zeitsprung, wenn sie hier vorher nach Hause gehen, aber es erklärt nicht, wie die dann plötzlich alle wieder am Ort des Geschehens auftauchen. Ja, und jetzt erkennt Usagi, dass Naro in Gefahr ist. Ich wollte noch was zur Brosche sagen. Sieht ja auch anders aus im Manga. Da haben sie ja diese vier Kugeln, die dann so an den äußeren Rändern noch dran sind. Ja. Das war im 90er Anime, sah die eigentlich komplett anders aus. Da waren diese Kugeln halt, die war komplett rund. Da stand nichts ab. Und vor allem die Brosche erinnert sich ja auch noch mehrfach oder zumindest einmal. Und was auch hier cool ist im Manga, was wir leider später nicht hatten, sie hatte eine Brille und in dieser Brille sieht sie eine Szene, wie Naru in Gefahr ist. Das ist Ist gut. es eigentlich genau dieselbe Maske, die Tuxedo Mask auch anhat, ja, oder? Ich Sieht denke zumindest eher, sehr wie die ähnlich Sailor aus. V anhat, aber Warte mal. von Tuxedo Mask wissen wir nicht, ob er irgendwas sieht in seiner Maske und ob die Maske magisch Ich ist. denke nicht, ich Ich denke denke, am nicht. Anfang ist es nicht magisch, soviel ich weiß, weil er ja das Zeug nachher bei sich zu Hause auch liegen hat. Es ist Nee, die erst. von Sailor V, sie ist rot, die Tuxedo Maske. Mask kriegt später im Manga, also Flora hat gesagt, am Anfang hat er definitiv keine Verwandlung und er hat definitiv später eine. Aber so richtig mit Lichteffekt und allem im Manga, also das ist eine richtige Sailor-Verwandlung, die er auch kriegt. Aber das hat Ja, er seine am Kräfte Anfang erwachen wirklich noch halt. nicht. Seine Kräfte erwachen halt erst am Ende Ja, vom ersten und Arc. deswegen denke ich, dass er am Anfang auch noch keine magische Brille hat. Ja, das mit der Brille von U sage ich schon irgendwie. Ja. Es Und ist es kommt irgendwie nie wieder. komisch. Ja, Ja. das ist es. Also eigentlich ist die ja ein cooles Item so. Ja. Hätte ja auch gut dazu beigetragen, ihre Identität zu verschleiern, aber Eben. also sie kommt in den Folgekapiteln noch vor, aber wird dann so quasi in der Verwandlung noch so weggeschmissen. Und Ja. total lieblos. Ähnlich wie bei Sailor V in dem Fall eigentlich auch. Und das ist übrigens auch noch ein bedeutender Unterschied zum 90er-Anime. Im 90er-Anime, da konnte ja Naru direkt neben Sailor Moon stehen und wusste trotzdem nicht, das ist Usagi. Aber im Ja. Manga tatsächlich, sie merken das. Also Ja. Motoki, wo er einmal gerettet wird von ihnen, er weiß dann sofort, oh, das sind Ami und Makoto. Das erfahren wir aber erst im zweiten Arc dann auch erst. Okay, das kann sein. Aber auf jeden Fall, die merken das schon. Also gut, bei Naru kann man sich jetzt erklären, dass sie es vielleicht nicht gemerkt hat, gerade weil Sailor Moon dann noch die, obwohl die fällt da auch hin. Und Naru steht im Moment auch ziemlich unter Schock, Ja, wahrscheinlich würde ich deshalb. sagen. Sie wurde von ihrer Mutter angegriffen, die sich in ein Monster verwandelt hat. Und die alte Übersetzung, die war so brutal. Ja, deine Mutter verhungert im Keller. Ja. Das hat die aber neue etwas direkt, abgemildert, glaube ich. Da war aber auch direkt so ein kleines Bild, das haben sie noch nicht mal im 90er-Anime drin gehabt. Ja. Wo du gesehen hast, dass sie im Keller festgebunden ist und dass alles gut ist. Ja. Also da wollte Naoko auch ihre Leser direkt entwarnen. Es ist sehr brutal im Manga. Der Manga ist brutal. Ja. Es wurde von Naoko Takeuchi gemacht, deswegen ja. Ja, und wo der Name Sailor Moon herkommt, das war hier irgendwie so, Luna hat so auf den Mond gedeutet. Und das war so der Hint anscheinend. Mhm. Warum auch immer, ausgerechnet Bunny weiß, was das englische Wort für Mond ist. Sie hat ja in Englisch eine 5 gekriegt, also. Ja. Aber ich das ist okay. Gerade. Das passt schon. Ja. Sailor Moon hat irgendwelche Ultraschallwellen und plättet irgendwann das Monster mit dem ihrem Diadem. Ich glaube, dann sind wir auch mehr oder weniger durch. Und sie denkt kurz, das war alles nur ein Traum. Mhm. Ja, und diese Attacke. Und Tuxedo Mask hat einen coolen Auftritt. Ja, mehr oder weniger cool. Die Schallwellenattacke wurde aber auch nie mehr so großartig benutzt dann, weder im Manga noch im Anime. Nein, leider. Im Manga wird sie nur ein, zweimal benutzt und dann nie wieder, wenn man, glaube ich, dann stärkere Sachen hat. Ah, ich weiß, in der 4. Staffel, als sie beim Zahnarzt waren, und hat man gesehen, dass Chibi Moon das auch kann. Okay. Aber das war's dann auch schon. Ja, okay. Ja, schlimmes Geheule ist auch eine Waffe, ja. Ich glaube, die Schallwellen kommen nur in den ersten zwei. Ich glaube, einmal will sie einsetzen, dann darf sie das nicht, weil sie in irgendeiner anderen Dimension sind oder so, aber... Und der Mondstein sieht dann wirklich auch wie so ein Boomerang aus und ist dann nicht nur so ein Energiediskus, sage ich mal, wie im 90er-Anime. Mhm. Ja. Und verwandelt sich bei Bedarf auch in einen Ring, dazu kommen wir noch. Ja, und das erste Abenteuer ziemlich gut ausgegangen. Also ich finde, ansonsten ist es relativ gleich, eigentlich in allen Fassungen, also Sailor Moon Crystal. Ja. Ich meine, in PGSM war es auch ziemlich ähnlich. Ja. Ah, was ich noch sagen wollte zu Naru, genau, jetzt fällt es mir gerade wieder ein. PGSM ist ja übrigens auch die einzige Adaption, wo Naru es wirklich rausgefunden hat. Ja. Das haben sie im Manga nie gemacht, fand ich irgendwie schade. Wo Usagi es erzählt und es ergibt auch Sinn. Es wird schon im Anime auch ein bisschen angedeutet. Es ist ja fast, als ob du ein Doppelleben hättest, Usagi. Aha. Aber an einer Stelle sagt Naru so eine Andeutung, wo ich denke, jetzt weiß sie es eigentlich schon. Ja, gegen Ende von Staffel 2 war das. Und es wäre ihr gegenüber auch echt fair, wenn sie es wüsste, weil ansonsten müsste sie sich ja fragen, warum zieht sich Und da an dem Usagi Punkt muss ich sagen, möchte ich mal zu bedenken geben, dass Usagi sich im ersten Story-Arc total scheiße gegenüber ihren Freundinnen verhält. Und da müsst ihr mal drauf achten, auch in den kommenden Kapiteln. Das ist mir nämlich so sehr störend aufgefallen an ihrem Charakter. Das ist einmal mit Naru das. Also wenn wir jetzt bei anderen Magical Girl Serien gucken, wie zum Beispiel Cardcaptor Sakura, das war so ziemlich das Erste, was sie gemacht hat. Ja, okay. Sie hat ihrer besten Freundin davon erzählt. Ja, genau. Ja. Das ist ganz am Anfang. So, das ist, wie heißt du nochmal? Naru? Ich beziehe mich gerade auf Cardcaptor Sakura. Ach so, die Tomoyo. Ah, oh, ich hab's ja vergessen. Ich hab Hauptsache den Manga 10-mal gelesen haben, aber was immer nicht. Ja. Ja, aber da wird es auch an. Also Luna sagt an einer Stelle, unsere Identität darf nicht auffliegen. Aber das ist die Stelle, wo sie in der Öffentlichkeit wo sie im Bus sitzen und Usagi sagt, Luna, sag doch was. Und dann neben ihr sagt Tomoyo, ja genau, Luna, sag doch mal was. Aber dazu kommen wir ja gleich erst. Was wollte ich denn gerade noch gesagt haben? Dass sie sich eigentlich schäbig gegenüber ihren Freundinnen benimmt. Ja, da wollte ich aber dann in den späteren Kapiteln auch dann immer an der jeweiligen Stelle was zu sagen. Genau, also es gibt eine schäbige Stelle mit Ami, die in anderen Serien besser gemacht wurde. Da können wir der Silberkristall. Der Silberkristall wollte ich gerade noch. In der alten Auflage heiliger Silberkristall, in der neuen Auflage magischer Silberkristall. Mhm. Interessant. Das ist mir gerade noch aufgefallen, genau. Also heilig ist keine gute Übersetzung. Mysteriös wäre wahrscheinlich ist eine es gute Übersetzung, ja. Genau, Maborashi no Ginsuisho. Boah, ich krieg's sogar hin. Mhm. Das heißt gleich Ginsuisho, oder? Ja, Ginsuisho. Ja. Boah, ich kenne die Aussprache eigentlich auch nicht, deswegen ist es egal. Genau, das haben sie geändert. Und dann sind wir mit dem ersten Kapitel durch. Und keiner wundert sich darüber, dass sie mit einer Katze in die Schule geht. Es gibt dann so ein kleines Sidekick, so, wer hat die Katze in die Schule genommen, als Luna, glaube ich, auf den Kopf der... Luna platzt ins Klassenzimmer und Usagi sagt dann nur, oh sorry, das ist meine, aber es wird jetzt nicht gesagt, ob sie Ärger kriegt oder nicht. Anscheinend nicht, nur so, ah, schon wieder Bunny. Also die Lehrerin regt sich natürlich auf. Aber mehr okay, passiert das auch nicht. Im ersten Kapitel, oder? Nee, das ist im anderen Kapitel. Irgendwo weiter hinten, ja. Zweites oder drittes Kapitel, okay. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Machen wir mal mit Ami weiter, was ja im 90er Anime Folge 8 war. Ami ist eine, die keine Herzchenaugen kriegt von Usagi, weil Usagi etwas verstimmt ist, dass Ami die tolle Noten hat und sie selber schon wieder sehr, sehr schlecht. Man sieht ja, wie sie so Teufelsöhrchen kriegt, wenn ich mich anfreue, da kann ich auch garantiert gute Noten schreiben. Und sie hat wirklich so irgendwelche Öhrchen und so. Aber das finde ich eben sehr schäbig und das haben sie im PGSM eben ganz bewusst dagegen gebürstet. Also ich dachte mir auch so, was ist gerade da los? Das war schon wobei ein bisschen seltsam. Es gab so ein paar Szenen, damit haben sie es eigentlich neutralisiert. Ich fand das zum Beispiel sehr eine meiner Lieblingsszenen ist dieser Moment, wo Luna auf sie draufspringt und sie sagt, dass sie im ersten Moment gedacht hat, das wäre ein Engel. Ja. Und Usagi dann halt denkt, oh, die ist ja mega süß. Genau. Ja. Also das ist. Sie merkt die ist so nett. Nach einer Weile merkt man das nicht mehr, merkt was. Ja. Usagis Bewegmotiv war eigentlich. Und im Manga hat sie auch ein bisschen andere Sachen an. Da hat sie ja einmal die Brille, die hat sie ja gar nicht an im 90er-Anime. Und diesen Polunder noch oben drüber. Ja. Und sie sagt auch im Manga, leider kann ich keine Katze haben, weil wir so ein kleines Apartment haben. War das wirklich so klein? Die sind doch ehrlich, total stinkreich. Ja, ist klein ist es nicht, aber sie sagt bloß, dass ihr Apartment zu klein ist. Aber wir fahren später... Spoiler, dass sie in einem Luxus, dass sie in einem Luxusblock wohnt. Mhm. In einem Luxus. Das ist halt die Frage, war das jetzt ein Ami-typisches Understatement oder hat Naoko da ein bisschen gepennt? Usagi wohnt eben in einem Haus und vielleicht ist in den Apartment-Blocks das mit der Tierhaltung irgendwie mehr eingeschränkt. Kleines Apartment, ich bin ja nochmal gespannt, das kommt ja dann noch. Oder hat sie wirklich klein gesagt? Doch, ich denke schon. Wir egal. Sehen es gar nicht. Sie bedauert eben, keine Katze haben zu können und knuddelt dann Luna gleich bei der ersten Begegnung. Und das macht sie schon sehr sympathisch. Ja. Der Plot ist relativ... Ah, ein Plotunterschied ist natürlich, als sie in der Spielhalle sind, dann kriegt Ami ja diesen Verwandlungsfüller. Ja! Das war im 90er-Anime so, da hat Luna ihr den erst später gegeben im Kampfgeschehen, als dann wirklich klar war, die Sailor Merkur. Die hat es anscheinend da schon vorher geahnt und den Automat entsprechend präpariert. Ich finde es besser, wenn es nicht aus dem Automat kommt, weil wie es ergibt einfach keinen Sinn. Ja, da es müsste der Automat eine perfekte Personenerkennung hinkriegen. Ja. Oder irgendwie ferngesteuert sein. Ja, ich glaube eher, dass Luna... Aber die gute Szene im Manga ist eben, dass Usagi sie das und sagt, hey, Moment, wieso habe ich keinen Füller gekriegt? Und dann fängt sie an, das Gerät zu treten und dann spuckt sie tatsächlich noch einen Füller aus. Motoki, Usagi, hör auf, die Geräte zu treten. Das war... Aber das ist so eine schöne Usagi-Szene. Das ist, hat schon ein bisschen Seele wie Touch. Das ist einfach ein Logikfehler, weil Luna konnte unmöglich wissen, dass Ami den Highscore knackt. Oder überhaupt hinkommt. Wo Ami ja, glaube ich, zum allerersten Mal überhaupt in ihrem Leben da ein Videospiel gespielt hat. Ich glaube, das wurde sogar gesagt. Der Automat ist ja schon irgendwie dieses Célavie-Spiel ist ja irgendwie mit der Kommandozentrale in Verbindung. Aber und diese Kommandozentrale ergibt generell gar nicht Sinn. Also nichts von der Zentrale ergibt den geringsten Sinn. Wir wissen nur Supercomputer, was weiß ich. Vielleicht reagiert der Computer tatsächlich auf die Energie von der Sailor-Kriegerin, von der jeweiligen, das könnte man spekulieren. Irgendwie ferngesteuert, würde ich sagen. Oder vielleicht hört Artemis was mit zufällig von der Zentrale aus. Ja, doch, das kann doch sein. Also Artemis und Sailor V haben ja sowieso irgendwie Zugriff auf die Automaten. Das ist am plausibelsten noch. Ja. Die haben dann gemerkt, hier ist gerade eine voll am... Ja. Vielleicht haben die das gemacht. Es das ist natürlich sehr unauffällig. Man kann mit diesem Füller rumrennen und sagen, den habe ich gewonnen. Das kann jeder sagen, das ist nicht, oh, den hat eine Katze mir gebracht, sondern alle Kinder haben gesehen, oh, die beiden haben einen Füller gewonnen, das ist extrem gute Tarnung. Aber kam es nicht auch so rüber, als hätte Luna das schon gewusst, dass sie die Füller kriegen werden? Ja, es ist sehr komisch. Ich glaube nicht, weil ich bin ja immer eine Anhängerin von dieser Theorie, dass die Mädchen Dinge aus ihrem Alltag verwandeln können. Und dass es Dinge aus ihrem Alltag genommen werden irgendwie. In dem Fall glaube ich das aber nicht. Aber wie war das denn bei den anderen? Wie haben die denn ihre Füller bekommen? Variiert, ich glaube. Race-Füller wird ihr von Ami gebracht und ich bin nicht mehr sicher, wer ihn Ami gegeben hat. Schon Luna, glaube Ja, ich. Luna verteilt auch an Makoto verteilt sie den Stift und sagt, nimm und fertig. Ja, also das macht dann keinen Sinn, dass sie das selber machen mit ihrer Magie. Oder? Naja. Ja. Nee, Luna verteilt die. Das sehen wir auch noch im zweiten Arc, aber da. Das ist sowieso Naja. sehr rätselhaft alles. Und das ist eigentlich auch was, wo ich denke, das muss man jetzt durch die Augen eines 14-jährigen Mädchens wie Usagi sehen, die nicht den Ja. großen Überblick hat, die nicht das größere Bild sieht. Sie sieht eine magische Katze, sie sieht eine magische Verwandlung und jetzt gibt es magische Items und ich denke, das hinterfragt sie nicht größer. Vor allem kann ich ja in alles Mögliche verwandeln in diesem Es Stift. soll eben besonders magisch sein und rätselhaft, glaube ich, und fertig. Naja, und dann ist Ami eben, hat diesen Füller und benutzt ihn zum Lernen. Und dann sagt Usagi später auch, oh süß, ich nehme den auch immer für meine Hausaufgaben. Was für Hausaufgaben? Oder zum Lernen, ja, was für Hausaufgaben eben. Und ja. Ja, um die Unterschrift ihrer Mutter zu fälschen, wenn sie wieder irgendeinen Brief bekommen hat. Wow, das habe ich verpasst. Meinst Nee, du das war das? jetzt eher, das war jetzt Spekulation, aber Ich würde ihr eigentlich zutrauen. das würde ich Das ja, ist es. falls sie so eine gute Schrift hat. Gute, wer weiß, naja. Ami, lernen wir, geht in eine sehr Elite. edle, Ja, also das in ein ist edles Lerninstitut. genau, Nennen in wir es mal Japan so. nennt sich das Juku. Also das sind diese, es wurde in der 90er Fassung Paukschule genannt. Also diese Schulen einfach für die Schüler, die mal länger krank waren oder so, dass Ja, sie aber in es den ist keine Sommerferien das bisschen. Nachhilfeschule, es ist einfach nur zusätzlicher Unterricht, auch für Leute, die sehr gut sind, nicht für Leute, die Probleme haben. Ja, gut, aber in erster Linie. Natürlich können auch die, die eh schon gut sind, dahin gehen und sich noch besser Ja. perfektionieren. Und es ist Crystal Seminar das heißt Crystal das. Seminar und es ist super, super peinlich, weil sie mit Amis Gesicht Werbung machen. Ach echt, Sie wo war drucken das das denn? auf ihre Ah Flyer ja, da. und sagen, Ja. ja, wenn ihr so gut werden wollt wie das Genie Vor allen Ami Dingen, dass es Mizuno. hier als Ami Mizunos Crystal Disk bezeichnet wird, so als hätte sie die entworfen. Ja, das ist super unangenehm. Und A, die haben hundertprozentig nicht die Genehmigung von Amis Mutter eingeholt, um mit dem Gesicht ihrer Tochter hier in die Öffentlichkeit gehen zu Das dürfen. ist das Dark Kingdom. Es Ja, ist okay. Jedi-Tor mit Ja. seinem Diabolischer Firmenstrategie. Plan. Wir respektieren nicht Ich hätte die Rechte gerne am eigenen Amis Bild. Gesicht gesehen und Amis Reaktion gesehen dazu, ob ihr das peinlich ist, ob sie es gut findet. Sie fühlt sich, glaube ich, gestresst, weil die Lehrerin ja sagt, ja, Das ist also. aber so ein bisschen mein Kritikpunkt auch an dem ganzen Kapitel. Es geht nicht wirklich um Ami. Ja, Also das sie wirkt dann die stimmt. ganze Zeit so ein bisschen Zombie-Modus-mäßig durch Ja. die Disc. Und wir erfahren wenig über sie als Charakter, außer das, was uns halt gesagt wird, Ja. diese kurze Szene am Anfang. Und selbst der Kampf ist halt mehr der Fokus auf Sailor Moon und Tuxedo Mask als überhaupt auf der neu Ja. erwachten Sailor Mercury. Die ist dann Und am Ende auf einer eigentlich, Seite drauf und dann ja, war's das. eigentlich sehen wir sie oft mit ihrer Lehrerin, wenigstens ein, zweimal. Und das wird aber in keiner Version wirklich vertieft. Aber weil die Lehrerin ihr sagt, alle sind nur hier, weil sie auf dein Niveau kommen wollen, auf dein Level kommen wollen, fühlt sich Ami verpflichtet, da auch immer hinzugehen und aufzukreuzen, auch wenn sie viel lieber mit Usagi was gemacht hätte. Und sie fühlt sich der Schule gegenüber verpflichtet. Und das ist was, was wir in keiner anderen Version haben. In den anderen Versionen fühlt sie sich eher ihrer Mutter gegenüber verpflichtet. Und hier sagt sie nur, ich will Ärztin werden wie meine Mutter. Ah ja, und was ich auch interessant finde im Manga, eine Szene, die im 90er-Anime fehlt, wo Mamoru dann auch wirklich so einen Zettel von diesem Crystal-Seminar ausgehändigt bekommt und somit dann auch einen Grund hat, da dann später reinzuplatzen. Und Gut, im wir haben 90er-Anime. Parallelmontagen. In dem Moment, wo Luna und Usagi recherchieren, haben wir eine Parallelmontage, wie Tuxedo Mask parallel recherchiert. Und Ah deswegen ja. er sitzt er auch in dem. Deswegen taucht er überall auf, weil er macht diese Recherchen genauso wie die Mädels. Im Und das 90er fand ich Anime schon kam sehr, er, sehr glaube ich, cool. aber dann auch gar nicht vor, ne? An der Stelle. Der kam im Kampf nicht vor, Tuxedo Mask. Deshalb hätte die Szene da auch keinen Sinn ergeben. Doch, wo sie mit den Prüfungspapieren beworfen wird, gibt ihr da nicht auch einen Ich meine nicht. Aufmunterung? Und das fand ich nämlich gerade gut, dass sie ihn da rausgehalten haben, weil dann wirklich mehr der Fokus auf Sailor Merkur lag. ja, das nicht so weggetriftet ist zu Sailor Moon und Tuxedo. Das stimmt, es ist schon eine ziemliche Usagi Mamoru-Story. Aber warum hätten wir nicht alles haben können? Ich bin natürlich gar nicht so für ein Entweder-Oder. Man hätte viel, viel mehr Army haben können und trotzdem die Parallelmontage von Usagi und Tuxedo Mask, gerade weil wir ja nur Usagi haben in dem Moment und noch keine anderen Sailor-Kriegerinnen, die auch Action-Szenen oder eine gute andere Beteiligung am Konflikt brauchen. Am Ende haben wir dann auch noch ein bisschen wieder was mit Army, aber das hat dauert ein bisschen. Ja. Ja, also wir sind jetzt da, glaube ich, wo sie ja dann merkt, okay, da ist ein Gehirnwäscheprogramm drauf. Mhm. Dann Usagi geht sie findet's ja direkt, raus, ja. Genau, also Mamoru ja auch. Ja. Und dann stürmen sie ja dann direkt dieses Krillin-Seminar und aus irgendeinem Grund verwandelt sich Usagi in eine Ärztin. Ja, um sich reinzutrauen. Aber das finde ich ehrlich gesagt ganz gut durchdacht. Ist halt eine 14-jährige. Aber warum kann sich... Okay, anders. Macht Platz, ich bin eine Sailor-Kriegerin, die keiner kennt. Zieht lang nicht so sehr wie Macht Platz, ich bin eine Respekts- und Autoritätsperson. Und da hat sie aber eine andere Frisur. Also im Manga behält sie ihre tatsächliche Frisur. Im Anime war sie ein bisschen besser getan. Mhm. Da hat sie als Ärztin, glaube ich, so eine kürzere Haare gehabt. Ich weiß nicht, ob sie zu dem Zeitpunkt schon wusste, dass Ami eine Ärztin werden will. Das wäre natürlich auch süß gewesen, aber ich glaube, sie wusste es noch nicht. Ja. Ah, doch, vielleicht ist das Absicht gewesen. Das ist ich so habe es gerade nicht mehr parat, anspielt. Aber das wäre natürlich auch schön zu sagen, ich mache das, was Ami am meisten schätzt. Aber ja, ich glaube, genau. Vor allem will sie sich selber damit legitimieren und sich selber das auch. Das macht mitmachen. Aber total Sinn, dass sie dann extra als Ärztin, weil sie weiß, dass Ami davor am meisten Respekt hat, um sie dann auch direkt so auf ihre Seite zu ziehen. Ja, aber es ist auch sehr cool, reinzupreschen und zu sagen, ich bin zu einem Notfall gerufen worden. Da macht dir jeder Platz als Ärztin. Ja. Das ist schon sehr, sehr cool. Und dann merkt sie sofort, dass hier ein Dämonenangriff imstande ist und wird dann von Luna lange genug... also Luna muss ihr schon noch immer die nächsten Schritte ein bisschen ansagen. Was ja im 90er-Anime schon bis zum Ende noch war, dass die Sailor Starlights oder wer auch immer sagen musste, ja. Mensch, Eternal Sailor Moon, du kannst du langsam mal deinen Mondstab schwingen? Ja, aber das passt eigentlich auch, das habe ich schon mal in einer anderen Folge gesagt. Das geht nicht nur darum, dass Usagi es nicht weiß, sondern dass man in Japan, bevor man irgendwas tut, wirklich immer sicher geht, bin ich hier noch im richtigen Film, bin ich mit allen anderen wirklich noch im selben Skript, tue ich das Richtige. Also du musst dich immer erst vergewissern und dann handeln. Dass sie so vor sich hinträumt und nicht umgekehrt. Und das einfach verschusselt. Bei Usagi kommt sicher beides zusammen. Aber dass man nicht voranprescht, sondern vorher sich rückversichert bei seiner Gruppe, sind wir hier alle mit drin? Oder stoße ich euch jetzt vor den Kopf, indem ich hier meinen eigenen Trip fahre? Und das tut sie eben nicht. Aber es ist so eine Mischung. Man hat schon den Eindruck, Usagi hätte es in dem Moment wirklich nicht gepeilt. Sie verwandelt sich ja dann in Sailor Moon. Ja. Und dann macht sie etwas, was ich richtig, richtig cool fand im Manga, was aber in keiner anderen Version so vorkam. Da benutzt sie nämlich mal ihre Haarspangen, um diese ganzen Zettel da, mit denen sie attackiert wird, eben an die Wand zu pinnen. Hm. Das ist aber nur im Anime so, nicht im Manga. Weder noch. Habe ich was verpasst? Im Manga. Also Manga im Anime ist so. Sicher nicht. Also direkt nach der Verwandlung. Dann wirft sie das so wie so ein Dartpfeil und pinnt damit diese... Okay, das ist sehr, sehr cool. Prüfung. Aha. Ja, mehr vielseitigere Verwendungen von allem, das wäre sowieso immer cool. Also das ist schon klasse. Das und ist dann, auch schade, dass sie das später nie mehr macht. Und dann stellt sich raus, dass Ami von dieser Attacke von den Dämonen gar nicht so stark beeinflusst wird, weil sie diese Lern-CD oder Lern-Diskette nicht mag. Ich sehe das verwendet. Hier nicht im Manga. Im Manga wird sie bloß... Doch, hier steht, wieso widersetzt du dich der Gehirnwäsche? Hast du nicht mit der Diskette gearbeitet? Ja. Rusty, wir sind schon eins weiter. Ja. Nun sagt Rusty sie, guckt noch nach den Haarspangen. Ich arbeite auf meine Art. Genau, sie sagt, sie kann es selber, ja. Und das ist auch sinnvoll. Und ja. Ich denke auch, die Leute werden ja... Das finde ich so schön, dass Ami so ein bisschen eine zwiegespaltene Meinung von Technik und Computern hat. Also sie sagt ja, sie ist ja gerade die am meisten mit Computer arbeitet, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir viele Folgen, oder auch im Manga vielleicht die ein oder andere Stelle, ich glaube gerade im Kampf gegen Vilui könnte es gewesen sein, wo sie dann auch sagt, aber die Technik an sich nutzt halt nichts, wenn man kein Herz hat. Oder Das Herz auch und wir sehen sie immer häufig und immer noch viele Bücher lesen, das ist es ja nicht. Ich habe das auch nicht so interpretiert, dass sie die CD nicht verwendet, weil es eine CD ist und ein Computer, sondern ich hatte das immer gedacht, ja, sie mag einfach von dieser Schule die Methode nicht. Also was weiß ich, die Didaktik, die Art, wie die Lektionen aufgebaut sind, das Lerntempo, irgendwas. Aber es Ja, kann aber sein, dass Luna. sie lieber mit Papier und Bleistift lernt, ja. Aber hier kommt auch raus, dass Luna genau weiß, wofür der Füller gut ist, weil sie sagt dann direkt, wirf ihn in die Luft und Ja, und dann gibt mach es mal. keinen Spruch. Ah, sie Sondern wirft ihn Flash. hoch und dann ist sie sofort verwandelt. Und Jetzt, ne, sofort das fand haben ich wir auch auch, sie doof. muss auch ihre Attacke nicht ansagen, sondern sofort ist der Raum in eisigen Obwohl, Nebel ich getaucht. glaube nicht mehr, dass es eine Attacke ist. Ich glaube einfach, dass es liegt daran, dass es sich verwandelt hat. Darüber Haben kann wir das sonst auch, dass sie, wenn sie sich verwandelt, das alles dann gefriert? Nee. Ich glaube nämlich nicht. Ich würde sagen, das ist so. Man könnte es natürlich erklären. Bei manchen ist es ja so, die wissen sofort ihren Spruch, weil dann direkt diese Sailor-Erinnerungen irgendwie zurückkommen, dass es vielleicht das war und dass es irgendeinem Grund, vielleicht hat sie leise geredet oder so, kein anderer das gehört hat. Oder vielleicht, weil es die erste Verwandlung war, Ich denke auch. natürlich. Man kann ja beim ersten Mal, muss man ja nicht perfekt sein. Aber ich fand auch gerade das interessant, mal aufs Kampfgeschehen zu gucken, wenn sie, sobald Sailor Merkur dazu kommt, weil es wirkt sehr unkoordiniert und das fand ich im Manga gut, dass es so unkoordiniert wirkt, weil du merkst, die müssen sich als Team erst noch eingrooven, das hat sich am Anfang noch überhaupt nicht eingespielt. Ja. So eine Situation haben wir im nächsten Kapitel auch, wo das so rüberkommt. Und ich war auch überrascht, wie viel wir trotz allem, auch wenn wir jetzt am Army-Kapitel ganz berechtigt kritisieren, wie wenig Army drin ist, aber wie viel tatsächlich Charaktermomente auch für die Senshi drin sind und für die Zugeben, Mädels. der erste Arc hat ein bisschen, fand ich, die Schwäche, dass er relativ wenig auf Charakterisierung geht, wenn man mal von Usagi absieht. Also Nicht die. nur der erste. Nicht nur Also. der erste. Es setzt sich ja im zweiten Arc dann direkt fort, alleine schon, weil Rei, Army und Makoto so schnell aus dem Verkehr gezogen werden. Und Ja. dann längere Zeit nicht mehr Ja, kurz auftauchen. am Anfang vom zweiten Arc dachte ich mir, jetzt kriegen wir mal schöne Charaktermomente. Auch von allen möglichen, aber. Okay, soweit bin ich mit dem zweiten Arc gerade noch nicht. Das müsste ich nochmal Aber lesen. stimmt, dass Ami eigentlich eine relativ schwache Charakterisierung hat im Moment? Wir wissen, sie ist liebenswert und scheu und dass das Liebenswerte eigentlich sich erst auf den zweiten Blick erschließt und dass sie sehr ehrgeizig lernt. Und das ist eben das, was mich jetzt Und gestört hat im Manga. sich Oh, verpflichtet Entschuldigung. fühlt. Ja. Dass Tuxedo Mask dann eben kommt und Sailor Moon anhebt, damit sie den Sailor Moon Supertritt landen kann. Ich weiß Und jetzt nicht, wie es in der Neuauflage wie er heißt. sie anhebt, sehr sexy anhebt. Das ist eine schöne Szene. Stimmt, er greift ihr sogar an den Hintern. Ja. Unterm Rock, das Ferkel. Ja, also Er ist ja noch sehr jung im Manga. ja, das können. Das macht's denn besser unbedingt. Das macht's nicht wirklich besser. Doch. Na, okay, so kann man immerhin eine Unschuld bescheinigen. Jugendliche Unerfahrenheit, würde ich sagen, ist was anderes als. Ja, okay. Naja, Auf, der Dämon außerdem, wird dann. was willst du, wo willst du das sonst anders? Ja, ich weiß auch nicht. Also, es kommt Ja, der nicht Dämon. sexy daher. Es sieht nur wahnsinnig dynamisch aus. Es ist eher ein Power-Move, dass sie so gezeichnet Eigentlich ist wirkt. es also, es hat schon Teamwork-Charakter Ja. ziemlich. Ja, sie sieht auch in dem Panel viel, viel größer aus als der Dämon, fällt mir gerade mal so auf. Die Obwohl der winzig Dämon Usagi. eigentlich größer sein müsste. Ja. Ja. Zeigt auch gut, Jedenfalls, der dass sie da Dämon wird über jetzt Wasser hat. pulverisiert. Genau, also viel mehr in der Mitte zerteilt im Manga. Ja, und die Leute wachen auf und verstehen gar nicht, wie sie hierher gekommen sind. Oder? Ja. Ach ja, bei Ami haben sie ja auch dann Amy mit Y geschrieben in der alten Auflage. Und Ja. natürlich Sailor Merkur statt Sailor Mercury. Ja. Das ist halt einfach Wirklich? nur. Haben Sie Sailor Merkur gesagt? Ja. Oh, wie In der war denn das? 90er-Anime-Serie, ja. Ah. Aber auch hier im Manga wird sie Sailor Merkur genannt, also. Okay. Also, wie gesagt, nur in der alten Auflage. Das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Okay. Naja, Die kann man Übersetzungen machen. sind voll anders im neuen, finde ich. Aber Ami ist auf jeden Ja. Fall eine schöne Seelenkriegerin. Also sie ist Und ihre noch etwas Fähigkeiten sind erschrocken, gut. aber sie ist gut gezeichnet. Also eigentlich jetzt nachdem der Dämon besiegt ist, legt sich der Nebel erst. Und dann merkt Sailor Moon überhaupt erstmal, dass da, ach, da steht ja noch eine neue Sailor-Kriegerin rum. Ja. Armin. Hallo, wer bist du Oh, denn? und sie erkennt sich sofort in der verwandelten Form. Ja, weil sie hat ja keine Maske und nichts auf. Also warum sollte sie sie auch nicht erkennen? Ne? Ja. Ist ja auch nicht wie in PGSM, dass die Frisuren sich dann großartig verändern durch die Verwandlung. Die sind ja vorher schon so. Also das macht durchaus Sinn. Und Usagi ist happy, dass sie jetzt eine Freundin hat, mit der sie und eine Sailor-Kriegerin als... Und da kommen wir nämlich zu dem, was mir im 90er-Anime so viel besser gefallen hat. Dass sie wirklich... Das machen auch die wenigsten Magical-Girl-Animes. Eigentlich ist es ja immer so, dass in den ersten paar Folgen und Kapiteln nach und nach erwacht eine nach der anderen und dann sind sie halt komplett. Ja. Das fand ich so schön, dass man sich so Zeit gelassen hat. Ja. Usagi ist ja erstmal 7 Folgen lang Einzelkämpferin. Ja. Dann kommt Sailor Merkur dazu, da haben sie noch eine Folge zu zweit, bevor sich dann die Dynamik natürlich dann wieder ändert, wenn Sailor Mars dazukommt. Und jedes Mal, wenn eine Kriegerin dazukommt, hast du auch genug Folgen Zeit, um halt zu sehen, wie sich die Dynamik dann immer wieder verändert. Ja. Die ganze Gruppendynamik wird ja dadurch auch immer direkt automatisch anders. Auch im PGSM sieht man, wie sehr Ami das gebraucht hat, am Anfang die Einzige zu sein, die eine Bindung zu Usagi aufbaut. Wobei auch im PGSM kam ja dann direkt über Erschattet dann direkt zu werden. Leider zu, oder? In der nächsten Folge. Also haben sie sich auch nicht wirklich Zeit gelassen. Nein, da geht's relativ schnell. Aber, oder? Und wo wir gerade bei schnell sind. Das nächste Aber wenn Ami da ist, dann kriegen wir Folgen. Wir kriegen eine reine Freundschaftsfolge nur mit Ami und Wir schweifen gerade ab. Ja, also wir sind beim Manga. Jedenfalls. Und wo wir gerade bei schnell waren, das nächste Kapitel heißt auch Sailor Mars heißt Kapitel, glaube ich. Ja. Ja, oder in alten Auflage einfach nur Rey. Ja. Was ich interessant finde am Titelbild von dem Kapitel, einmal sehen ihre Schuhe als Sailor Moon anders aus. Eigentlich erst mehr so wie als Eternal Sailor Moon später. Also sie sind so weiß. Und Luna hat diese Schleife umgebunden, die sie dann erst im zweiten Film hatte. Ja, okay. Also die Shitenoros haben auch massive Botten an den Füßen, also die haben extreme Schuhe an. Da sind diese Stiefel eben nicht die nur kniehoch, wie sonst auch immer, sondern sie sind auch noch wirklich gewaltig irgendwie. Also sieht eher wie Hochwasserstiefel aus. Ja, stimmt, gerade bei Tadaito sieht man. Ja, und die haben das alle und das ist sehr extrem, aber sonst ist das Design, wie man mehr oder weniger nicht so viel anders. Vor allem bisher haben wir ja nur Jedite gehabt. Und hier das Kapitel ist auch noch relativ identisch mit Folge 10 vom 90er Anime. Mm. Also die großen Abweichungen kommen erst noch. Im Neuen heißt es Re-Sailor Mars. Da haben sie das fusioniert mit dem Titel. Ja genau, in der alten Auflage war es dann immer einfach nur der Name der Kriegerin in Zivil. Ja. Also Bunny, Amy, Rey. Kann man machen. Wobei hier fällt mir gerade auf, zweites Kapitel Ami mit I auf einmal, aber hinten Kapitel war es dann auf einmal mit Y geschrieben. Ja. Da waren sich auch nicht so ganz sicher, wie machen wir das hier. Und überhaupt. Hier kriegen wir relativ schnell 3 von den Shiteno auf einem Haufen, die sich untereinander sprechen und die dann auch Queen Beryl ansprechen. Das dient nur dazu, Queen Beryl, was ist der Silberkristall? Und dann gibt es einen Infodump. Aber es ist wirklich gut, dass wir sie beieinander haben und nicht jeden einzeln. Und was ist die erste Szene für eine Freito? Ein Whiskyglas in der Hand. Zeig. Ja. Oh, das fand ich schon witzig. Das ist ein nettes Detail, weil die anderen haben keine wirklich persönlichen Details. Großartig. Kunzite ist schon sehr extra, aber also Kunzite ist wirklich sehr, sehr extra, aber die anderen eher nicht. Was ich schön finde im Manga ist, dass sie alle Zusammenhalt haben. Ja. Du merkst richtig, die mögen sich, da ist Kameradschaft. Ja. Es gibt ja sogar dieses Bonuskapitel, wo Zeusite noch Rache nehmen will für Jedite. Ja, und sie sind schockiert, wenn einer von ihnen umgebracht wird und es macht ihnen persönlich was aus. Und die Ausnahme ist Kunzite, der viel zu cool bleibt. Und das macht ihn zu einem sehr geheimnisvollen Charakter eigentlich. Ja. Und er ist aber auch der Wahrheit am nächsten kommt. Mhm. Ja, für kurze Zeit ist er, glaube ich, und das ist wieder Spoiler, kommt er auch ganz kurz von diesem Bann wieder kurz frei, den er hat, aber... Ja, aber das finde ich halt sehr schön im Anime, gerade im 90er-Anime, das war ja nur ein gegenseitiges Behaken. Ja. Und Zeusite hat ja sogar noch Nephlites Untergang herbeigeführt und sie waren sich ja eher Spinnefeind noch schlimmer, als eigentlich die Sailor-Kriegerinnen für sie eine Bedrohung darstellten. Und es ist schon sehr verschenkt, weil sie außer haben... Natürlich Zeusite und Kunzite, die waren dann die große Ausnahme. Das war im Anime natürlich schon gut. Aber mir gefällt an den Shiteno eben schon, dass sie eine Vorgeschichte haben, dass sie eine Vorgeschichte mit Endymion haben, dass sie auch in der ganzen Erdmythologie wichtig sind. und eine Helios-Verbindung haben und alles. Und das kriegen wir eben im Anime alles nicht, wo sie wirklich nur Feinde sind, weggeputzt werden und damit hat sich's. Und auch im Crystal finde ich es nicht gut gelöst. Nee, aber da kommen wir noch zu. Ja, und wenn ich dazu niemals kommen müsste, wäre es auch nicht schlimm. Ja, kann man in dem Satz abhaken. Ja, okay, jedenfalls also kriegen wir die Szene im Dark Kingdom. Alle haben ein irgendwie was zu sagen und dann kriegen wir Rei. Conceited ist da noch nicht dabei. Nein, aber alle außer Conceited, genau. Conceited kommt später. Aber die drei zumindest reden miteinander und sie reden mit Beryl und Yedite ist nach wie vor. Und hier sagt er, ich werde diese hässlichen Kriegerinnen in Matrosenanzügen vernichten. Und das ist die neuere Übersetzung. Warte, lass mal kurz gucken im Alten. Und im Alten sind es die uniformierten Kriegerinnen, glaube ich. Und hier sagt er in Matrosenanzügen. Nur die informierten, ohne sie zu beleidigen. Rei als erstes hat ihre Feuervisionen. Ey, das Schlimme wird passieren. Das nennt man auch Foreshadowing. Ja. Ja, aber das ist gut. Das ist das. Ach ja, und was mir im Manga ein bisschen störend auch aufgefallen ist, dass am Anfang von jedem Kapitel nochmal so kurz zusammengefasst wird. Ja, hier, ich bin Bunny, für die, die es noch nicht gecheckt haben. Und ich habe hier so ein paar Freundinnen. Kommt in den späteren Kapiteln, ja, aber die sind ja auch nicht in einem Buch veröffentlicht worden, sondern im Alten steht, ich verstehe, dieses Mal werde ich die uniformierten Kämpferinnen vernichten. Ah, ich glaube, sie haben es bis einschließlich Kapitel 4 haben sie es gemacht. Ja. Mit dieser alles nochmal zusammenfassen und dann nichts mehr. Und die Army, also die Rei-Einführung ist schon gut, vor allem das erste Bild, wie sie, sie hat ihr Miko-Zeug an. Das ist auch ein Versionsunterschied. In der alten Fassung nennt man sie Priesterin und in der neuen Miko, weil man inzwischen davon ausgeht, dass die Fans den Unterschied kennen. Ah ja. Und sie hat einfach schöne Szenen. Sie lächelt den Gästen im Schrein sehr liebevoll zu, vor allem den Kindern. Sie meditiert vor ihrem Feuer und sie sieht Yedite und es wird eben sehr schön ineinander geschnitten, wie intensiv sie ihn sieht. Das ist schon gut. Und es ist der 6 Uhr Bus des Teufels. Dun, dun, den sie hier sieht. Sie sieht Yedite als Busfahrer in diesem 6 Uhr Bus. Und das sieht man jetzt, dass es viele Gerüchte gibt über Und er sieht einfach überhaupt nicht wie ein Busfahrer aus und hat seine ganz normale Uniform aus dem Königreich des Dunkeln an. Also aus dem Dark Kingdom. Ja. Ja, voll unauffällig. Hä? Ja, das lässt nur einen Schluss zu, dass alle Busfahrer in Tokio so aussehen. Tja. Ja, nein, keine Ahnung. Aber Rei weiß ja zu dem Zeitpunkt nicht, was die Uniform bedeutet, nehme ich an. Ja, klar. Aber trotzdem ist es etwas merkwürdig. Ja, gut, wie gesagt, dann kam ja nur Rückblende erstmal auf das, was bisher passiert ist. Brauchen wir, glaube ich, nichts zu sagen. Und dann fällt schon wieder was aus dem Automaten in der Spielhalle raus. Nämlich die Armbanduhren, diese Kommunikatoren sind das, glaube ich, ne? Womit sie dann, was heutzutage die Handys wären, die Smartphones. Das sind eigentlich Smartwatches, genau genommen. Aber und das ist was, das ist damals schon ziemlich an mir vorbeigegangen und heute wieder irgendwie. Die Kommunikatoren. Eine Armbanduhr steht hier, aber sie ist an einer Kette. Also gut, man kann eine Kette auch ums Handgelenk binden, aber. Also ich weiß noch, im 90er-Anime haben die erst relativ spät diese Dinger bekommen. Das war auch eher beiläufig. Ich glaube, war das nicht in dieser Fotomodellfolge? Da war Rei auch schon längst in der Maß. Das ist auch was. Heutzutage gibt es einfach keine Kinder mehr, die Armbanduhren tragen, oder? Kann gut sein. Also ich habe auch nie welche getragen. Ich sehe es nur ganz, ganz selten. Ich komme noch aus, also bei uns früher war das natürlich noch der Normalfall, weil du wolltest ja wissen, wann deine Schulstunde zu Ende ist. Ja, Armbanduhren siehst du schon immer mehr so. Ah ja, hier haben wir den Spezialist für die heutige Generation. Heute flext man damit, oder geht man damit an, dass man die teure Armbanduhr von was weiß ich, der hinten. Rolex. Genau, Rolex, genau. Das ist das bekannteste oder sonst irgendwelche Marken. Aber bei euch in der Schule habt ihr Leute mit Armbanduhren? Schon. Okay, aber es ist ja mehr Schmuck als. Es ist Schmuck als, eigentlich. Als es ist Uhr. Nicht zwingend. Man gibt auch teilweise mit seinem Handy oder? An, deswegen. Ja, ihr könnt eben in der Stunde auch nicht das Handy rausholen, wenn ihr wissen wollt, wie die Uhrzeit doch. Ist, oder? Das fällt dem. Oh, okay. Also, aha. Da haben wir keine Skrupel, das zu machen. Mhm. Ob's auffällt, ist die eine Sache. Habt ihr da eure Lehrer schon klein gekriegt? Manche Lehrer sind dagegen, andere Lehrer merken es Ja. schlichtweg nicht. Das hört sich aber auch noch. Bei ein paar Lehrern traut man sich nicht. Und ein paar merken es schlichtweg nicht. Andere erlauben es wiederum. Da erinnere ich mich aber auch noch dran in meiner Schulzeit, dass wenn irgendeiner auf einmal ein iPhone hatte, das war das Statussymbol, alle so hellauf begeistert, oh, zeig mal, als wäre das jetzt der heilige Gral. Heute wird darüber diskutiert, wie scheiße iPhone geworden ist, oder? Bei uns waren Digitaluhren noch richtig neu. Ja, du bist aber auch echt alt. Eine, ja, ich hatte irgendwann eine und ich habe viele frohe, langweilige Schulstunden damit zu vertrödeln, zu lernen, die Luft lange anzuhalten, weil meine Uhr konnte die Sekunden Ach, mitzählen. um mal aufs Thema zurückzukommen, was ich gerade Ja. gesehen habe, hier Luna sagt, das trifft sich gut, ich werde sie umbauen, dann können wir uns über sie verständigen. Das heißt, Ja. die Uhr hatte noch nicht von Anfang an diese Genau, Funktion. leicht modifiziert Ich werden finde sie. das ja heftig, dass diese Spielautomaten scheinbar wirklich diese Art Presse ausspucken. Leicht modifiziert werden die zu Funkgeräten, genau. Da wüsste ich aber echt mal gerne, ob das wirklich bei japanischen Spielhallenautomaten so ist, dass wenn du einen bestimmten Score knackst, dass du dann echt so ein Gimmick bekommst. Weil ich denke, wenn es so wäre, dann wäre auch der Preis, um dieses Spiel zu spielen, relativ hoch, oder? Keine Ahnung. Oder sie bauen auf die ganzen Noobs, die es nicht hinkriegen. Andererseits, ich darf hier nicht mit, also nur mit sehr kleinen Steinchen schmeißen in diesem Glashaus, weil ich habe Sailor Moon auch nur angefangen zu lesen, weil diese Hefte schöne Gimmicks hatten. Und dann war aber mein erstes Heft tatsächlich die Army-Einführung mit der Nachhilfeschule. Ah ja. Und da war ich dann andererseits schon sehr fasziniert, weil das ein Mädchentyp war, den ich vorher so, den halt ich so nicht kannte. Sie Sie hat war. keine Pickel, sie hat keine Allergien, sie muss kein Nerd sein. Ja, vor allem, sie waren Ja. keine Einschüchterung für die anderen, nur weil sie jetzt was konnte und. Ja. Mir fällt gerade was auf. Stimmt. Sie Bei wurde den. einfach gelassen, wie sie Mir ist. fällt gerade ein allgemeiner Manga-Sachen auf. Ja? Hier hinten, bei den neuen steht hinten noch Romance dran, dass es in die Kategorie reinfällt. Ach so, ja, da haben sich die Verlage irgendwann drauf geeinigt, dass sie immer Ja. die Genres hinten drauf Genau, packen. hinten ist. Aha. Bei den alten ist es noch nicht so, da steht noch keine Kategorie wirklich dran. Weil ich mich jetzt frage, warum eigentlich Romance? Also Sailor Moon hätte, also man hätte beides eigentlich nehmen können für Ganz Sailor Moon. ehrlich, Action ja. und Romance. Ja. Eben. Es ist eine Heldin und keine. Ja. Die Es. Romanze spielt eine große Rolle. Du kannst, das habe ich auch gemerkt, du kannst den Manga nicht lesen und Usamamo nicht shippen. Du musst sie shippen, wenn du den Manga liest, weil der Manga es einen wirklich, ja, leicht macht und in Oder, den um Mittelpunkt einen stellt. Übergang zu Ja. schaffen, man könnte auch Usagi und Rei, weil Usagi kriegt ja hier die Herzchenaugen, Aber die wie Rei zum totalen ersten Mal sieht. Herzchenaugen. Ja. Genau dieselben, die sie für Mamoru Genau, hatte. kommen wir mal weiter. Genau, die beiden treffen sich jetzt nämlich in diesem Bus. Weil Weil nämlich sie Ami erstmal muss zur nicht Nachhilfe und ansprechen. Usagi fährt einfach mit, um ihr Gesellschaft zu leisten. Und Rei steigt in diesen Bus ein. Und das ist Und. eine Szene, die haben wir im 90er-Anime gar nicht. Da sind sie sich ja direkt im Tempel Ja. begegnet. Und Usagi weiß nichts über dieses Mädchen, sondern nur, oh, ist die schön, Herzchenaugen Aber sie und ist hat so die noch größere wunderschön. Herzchenaugen und dann läuft sie ihr Ja. nach und Luna kriegt die Krise und sagt, wir wollten doch hier Bus fahren. Genau, Was Usagi-chan, rennst du kannst doch nicht du hier einfach. diesen. Ja. Genau, Usagi-chan, du kannst doch nicht einfach aussteigen, um einem Mädchen hinterherzulaufen. Hat so was Stalkerhaftes. Ja. Einerseits Ja. okay Dann wird sie auch prompt in von dem Phobos. Alter und. Dann wird sie auch prompt von Phobos und Deimos attackiert. Ja. Das sind diese Die Raben. spielen hier eine sehr große Rolle, auch später bei der Verwandlung. Das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Das fand ich sehr, sehr cool. Im vierten Aber Arc werden die nochmal wichtig im Manga. hier Und in der zumindest Nebenstory noch, sind sie glaube auch ich. sehr cool. Sie greifen Usagi an, sie alarmieren Rei. Rei kommt sofort her und schmeißt ihren Zettel, ihren Band. Oh, hier ist er nicht Weiche, übersetzt. In böser der alten Geist. Version wurde er übersetzt, in der neuen nicht mehr. Und Usagi kriegt diesen Zettel voll ins Gesicht. Rusty, kannst du Und mal das ist still so schön, halten? da sieht man dieses kleine Sorry, Häschengesicht das mit will nicht aufschneiden, aber Engelsflügeln. er hat mir gerade wirklich den Alles Lautsprecher aus dem okay? Ohr gerissen. Moment, jetzt. Ja, dann So. ist hier diese schöne Szene, wo sie hinfällt und dann sieht man dieses Häschen mit Xen als Augen und Ja. Engelsflügeln, was dann schon den Körper Genau. verlässt, die Seele, die Nachhilfe Weiche, gibt. weiche böser Geist. Usagi gibt den Geist auf, ja. Und Rei so, hey, oh, nur ein Mädchen. Und sie entschuldigt sich dann auch in aller Form. Ach genau, um mal gerade noch was zu Sailor Moon Crystal zu sagen, was da eine Neuerung war, die mir sogar ganz gut gefallen hat. Immer wenn sie eine Kriegerin getroffen hat, das erste Mal, sah man ganz kurz so eine Vision vom Moon Castle. Ja, okay. Das fand ich eine schöne Ja, Idee. ja. Ich bin sowieso für Innovation. Ich mag immer, wenn jede Version was Eigenes macht. Und du hast eben Boah, visuelle und Möglichkeiten Usagi in sagt einer so, aber Animation, ne? einem so hübschen Mädchen kann man alles verzeihen. Ja. Ich verzeihe hübschen Mädchen alles in der alten, in der neuen kann man alles verzeihen. Und das ist natürlich auch was, das haben wir mit Flora auch schon besprochen. Das einerseits ist es toll. Das ist Reis Ding. Andererseits nervt es natürlich generell im ganzen Manga, dass Schönheit immer gleichgesetzt wird mit dem Wert als Mensch. Wann immer sie sagen wollen, dass jemand ein toller Mensch ist, ein guter Mensch ist, heißt es immer, oh, sie ist so schön. Das sagen sie auch über Amis Mutter nicht. Sie ist nett oder freundlich oder sonst was. Oh, sie ist schön. Und das wird damit gleichgesetzt mit sie ist gut. Muss ich gerade so ein bisschen an Detektiv Conan denken. Immer wenn irgendwie ein halbwegs wichtiger Nebencharakter zum ersten Mal auftaucht, Oh. dann denkt Conan auch erstmal, oh, die ist aber schön. Zum Beispiel die Mutter von Ran, die Mutter Ja. von Heiji oder. Ja. Okay. Also als eine Person, die exakt nur seit 15 Bände gelesen hat, kann ich das sogar auch unterstützen. Ich habe es nicht gelesen, aber ich habe Harry Potter gelesen und da ist auch sehr häufig, dass Harry denkt, Mensch, wie toll sieht ein Lupin oder wie toll sieht Was? Sirius aus oder generell, es Hä? gibt in den Harry Potter Bänden schon sehr viele Momente, wo Harry einfach voll drüber abgeht, wie toll dieser oder jener Junge oder Mann aussieht. Und beim Interessant. ersten Lesen ist mir es nicht aufgefallen, aber der Fandiskurs, der hat Das mich habe schon ich, drauf ist mir gebracht. nicht Das aufgefallen. ist natürlich was, was die Autorin reinschreibt, ohne sich viel dabei zu denken. Aber das ist schon, Wir müssen aber wieder auf Sailor Moon zurückkommen. ja. Mir fällt gerade auf, dass wir schon sehr lange aufnehmen Ja, und wir haben gut. drei Wir haben uns Kapitel. vorgenommen, den ganzen ersten Arc zu machen. Aber wenn wir jetzt wirklich in der ganzen Zeit den ersten Band nur machen, dann müssen wir nächstes Mal vielleicht den Rest des Arcs auf einen Schlag machen. Weil ich mache Nee, keine komm, wir ziehen's durch, wir eine ziehen's durch. 4-Stunden-Aufnahme mache ich jetzt dieses Mal nicht. Nee, wir machen einfach ein bisschen schneller hier durch Okay. das Kapitel. Da ist jetzt auch nicht so viel, glaube ich, anders ansonsten zum 90er-Anime. Ja, für Reis Charaktereinführung sehen wir den Konflikt mit den Besuchern. Wir sehen ihren Opa. Nee, der Den kommt sehen wir später. später. Ja, okay, das sehen wir später. Der übrigens im 90er-Anime ganz anders aussieht. Ja, Ja, da war okay. ja nur so ein kleines Ja. Hutzelmännchen und hier im Manga sieht er wirklich auch wie ein Mensch aus. Benimmt sich aber auch so wie im Anime. Ja, sonst charakterlich, die schenken sich Das nichts. ist was, das ist mir früher so nicht aufgefallen, aber eigentlich in diesem Haushalt ist Rei die Erwachsene im Alter von 14 Jahren. Und das ist schon was, da wäre ich auch schnippisch. Auf ihr Ja. lastet eine Menge Verantwortung und die Leute machen ihr für jeden angeblichen Fehler oder als Seherin für alles sofort die Hölle heiß. Also sie hat, muss schon ganz schön viel aushalten. Sie wird ja auch manchmal so als Hexe gesehen und die Leute Ja. finden sie gruselig. Das hat man auch gerade im Sailor Moon R-Film toll gesehen. Und dann haben wir was, was eigentlich im Manga gar nicht so schlimm aussieht, aber was, glaube ich, also der PGSM hat es ein bisschen hingekriegt. Yedite entführt massenhaft Mädchen. Ja, Leute, glaube ich. Und Nicht der nur. Anime hat das ja eigentlich dieses creepy Stalker-Zeug eher eine Flinte gegeben, aber das hier ist schon ein Yedite-Ding. Und im PGSM war es besser, weil da hat er nur Mikos entführt und das war Was? eigentlich nicht schlecht, weil das hat den Verdacht sofort auf Rey gelenkt und dann haben sie Rey überwacht, um sie zu schützen. Das war eigentlich auch ein guter Plan. Aber lohnt sich das? Also ich glaube nicht, dass es so viele Mikus gibt, oder? In Doch, Japan. ja, doch, doch. Ja? Es gibt hunderte von Schreinen in Tokio und die haben alle mehrere. Und was wir gesehen haben in PGSM ist auch, und was auch Naoko Takeuchi gemacht hat früher, die hat ja als Miko gearbeitet. Mikos werden für Hochzeiten gebucht. Ach so. Und dann hast du gleich mehrere auf einen Schlag. Möchtest du noch mal was zu der Mamoru-Szene sagen? Aber du hast es eigentlich vorhin schon erwähnt gehabt mit diesem. Ja, Luna, sag was. Die Busszene ist so klasse, habe ich das jetzt echt überblättert? Ja, das finde ich so süß. Vor allem die Busszene ist ja dann nachher auch, wir haben die Versionsunterschiede verglichen. In der alten Version, wo Usagi sagt, oh, du trägst eine Schuluniform, gehst du auch auf die Mittelschule? Und er dann so schmollt und sagt, ich bin ein ehrenwerter Ehrenwerter. Gymnasiast. Und das ist ehrlich gesagt, das war in den 90er Jahren schon sehr, sehr aus der Mode gekommen, diese Art zu reden. Das gab es in meinen Kinderbüchern in den 70er Jahren noch, dieses Getue. Aber das und vor allem, dass in der neuen Übersetzung haben sie es besser gemacht. Und vor allem, dass ein Gymnasium so hochkarätig wäre. Wo er im Neuen sagt er sowas wie, Entschuldigung, also ich gehe schon eine ganze Weile aufs Gymnasium oder so. Also und dann hält er den Schülerausweis unter die Nase. Zumal es eh Quatsch ist, weil es gibt ja dieses dreigliedrige Schulsystem gar nicht in Japan. Nee. Ja, Oberschule hätten sie sagen sollen. Oder ich glaube in der neuen Fassung, ich glaube in der neuen, wer hat die neue, ich habe die neue Version. Ich glaube in der neuen sagt er sogar Oberschule. Jedenfalls, die Busszene ist auch insofern süß, er fährt mit dem Bus, er hockt nicht in einer teuren Karre, das macht er später, in späteren Bänden, aber, und er sitzt nicht auf dem Motorrad, sondern er ist ein Schüler und fährt mit dem Bus. Und das ist damals auch völlig an mir vorbeigegangen, weil da war der Anime-Mamoru, der Auto fährt schon in meinem Kopf drin. Aber hier fährt er Bus, weil er 17 ist und eben noch keinen Führerschein hat. Und er hat auch eine Brille, eine Lesebrille. Ja, die Brille ist super. Ich stehe wirklich total auf diese Brille bei Ami und bei Mamoru. Ich finde, das sieht sehr schön aus. Oh, jetzt habe ich die Szene voll überblättert, aber die beiden haben... diese Szene im Bus ist jedenfalls super. Okay. Und vor allem im Manga sieht man sofort, dass sie sagt, er sieht echt voll aus wie Tuxedo Mask. Und Tuxedo Mask sieht sie von der Seite an und denkt sich auch seinen Teil. Also ganz, ganz früh. Ich habe die Szene gefunden. Ja, was sagt er? Ich gehe längst zur Oberschule, klar. Ah, Oberschule. Er sagt Oberschule. Ja, städtische wo Oberschule. Wo sie sich im 90er-Anime noch gewünscht hat, dass Motoki Tuxedo Mask ist. Ja, aber hier sehen sie doch ziemlich früh schon die Ähnlichkeiten miteinander. Und das fand ich ehrlich gesagt... Ich finde es auch schön. Da ist auch kein Rumgezicke. Die schnaufen sich nicht die ganze Zeit an. Die können auch mal einfach miteinander sein, ohne sich anzugiften. Und ich glaube, noch in diesem Kapitel verwandelt sich Usagi vor seinen Augen in Sailor Moon. Und er fragt sich... Und er sagt, oh, sie ist es also doch. Ja. Genau, als, erstmal in Stewardess. Aber er merkt ja dann, also ich meine, wenn sich vor deinen Augen ein Mädchen in Stewardess verwandelt, merkst du ja auch, da ist irgendwas komisch. Sie fahren mit dem Höllenbus, der Höllenbus wird entführt und er fängt Luna auf. Luna fällt nämlich aus dem Bus und er fängt sie. Ja. Das ist süß. Und das ist jetzt nicht wie im Anime, er stürzt sich jetzt vor einen fahrenden Lastwagen. Was? Keine gute Idee. Aber er steht nun mal sowieso schon hier. Und was wobei das ja Kakeru gemacht hat und nicht Mamoru. Doch, Mamoru hat das auch gemacht. Echt? Ja. Ganz früh im Anime. Ach Gott, schon ganz viel rein. Verdrängt. Was ich hier auch sehr mochte in diesem Kapitel, also wir können echt nicht jede Szene, aber Ami versucht diesen Bus, als er verschwunden ist, zu lokalisieren. Und er sagt, er ist genau unter uns. Ich weiß jetzt nicht, ob sie wurde auch ein bisschen schöner in die Story reingeschrieben tatsächlich als im 90er-Anime. Ja. Im 90er-Anime spielt sie da gar keine Rolle. Dann ist sie einfach zu spät gewesen. Doch gut, sie hat mit ihrem Füller den dann ein bisschen den Weg frei gemacht, dass dieses Portal länger offen geblieben ist, irgendwie sowas. Aber wir sehen, dass entweder sich diese beiden Dimensionen überlappen, unter uns heißt wirklich entweder unter unseren Füßen oder mitten unter uns. Ich habe das in der Zeichnung nicht genau erkannt. In der Zeichnung sah es wirklich eher so aus wie zu unseren Füßen. Unter unseren Füßen, aber zumindest wir sind genau da, wo der Bus sein sollte. Und er ist unter uns, ist ganz nah dran. Das heißt, für mich sah auch der Ort, wo der Bus hingebracht wird, wie das Dunkle Königreich aus. Architektonisch. Was aber wiederum keinen Sinn ergibt, wenn man dran denkt, dass es eher am Nordpol sein müsste und nicht unter Tokio. Ich dachte sowieso, der Eingang ist am Nordpol. Das Dunkle Königreich kann überall sein, meiner Meinung nach. Oder ist sowieso eine eigene Dimension. Aber wir müssen noch ein bisschen weitermachen. Jedenfalls, Usagi ist jetzt alleine. Keine Wobei Luna, eine Dimension würde ja voraussetzen, dass der Raum verzerrt wurde, was ja wiederum Sailor Pluto nicht zulassen dürfte. Oh, hier wird eigentlich sehr wohl die Raum... im Manga wird eigentlich sehr viel Raumverzerrung betrieben und Pluto kratzt das nicht. Das ist eine Diskussion, die wir auch schon hatten, weil ja zum Beispiel diese Teleporte, die Shiteno immer machen und die Beryl macht, die teleportieren ja ständig, indem sie irgendwelche Portale aufreißen. Das müsste normalerweise Pluto auch nerven. Und vor allem... Später, ist wieder Spoiler Alert, tut Ami auch mal so den vierten Raum öffnen. Aber Pluto, ich denke, solange sie nicht in der Zeit reisen. Genau, die Hyperraumdimension. Ja, aber wenn sie nicht durch die Zeit reisen, ist die Frage, ob Pluto sich dann einmischen würde. Da Pluto mehr so Zeitwächterin ist und nicht wirklich Raum. In Seramio ist es so, dass Pluto nicht reagiert, wenn die Chitender durch die Gegend teleportieren, aber wenn Beryl kommt, dann steht sofort, das ist das, was Pluto sofort auf den Plan. Beryl reißt irgendein Teleportloch auf und sofort hält ihr Pluto ihren Stab hinter die Nase und sagt, was ist das hier? Aber das ist so ein Detail, das wir nur dort haben. Und hier wir schweifen wir ab, nix. Wir müssen weitermachen. Aber es ist eine coole. Wir haben immer die Frage, was und wo ist das Dark Kingdom? Und wir haben hier wirklich solche Hinweise zumindest. Das fand ich schon sehr, sehr. Ich glaube, es ist sogar das Dark cool. Kingdom. Und es ist ein Teil des Dark Kingdoms. Ja. Es wird irgendwie gesagt, dass er. Also, wir haben jetzt. Ins Dark Kingdom wir haben jetzt Versage, die ist ganz alleine. Keine Luna, keine Army, kein Tuxedo-Mask. Und sie muss jetzt hier diese Entführung unterbinden. Und sich mit Yedite persönlich anlegen. Und Yedite, der sofort einen Arm um den Hals von Rehino legt. Was ja keiner... Ja, nicht sofort. Ich wollte erst noch was sagen. Schnell. Also, okay. Erstmal eine sehr schöne Szene im Manga, dass er erstmal so ihr das Haar streicht. Erstmal zärtlich, erstmal noch gar nicht so gewalttätig. Ja. Und sagt, sie ist schön. Schon von Anfang an wollte ich sie. Was ja ein einziger Hinweis ist darauf, dass die beiden vielleicht auch im früheren Leben ein Paar waren. Ja. Wir haben ja nur dieses eine Naoko Takeuchi Artwork, wo man sie alle mit den Chitenno sieht, sonst war im Manga ja nicht viel, ja, außer dass wir erfahren haben, dass Minako offenkundig für Kun Saito geschwärmt hat, aber bei Ami und Zoisite war nichts und bei Nephrite und Makoto war auch nichts. Und das ist eine Canon-Manga-Szene, das stimmt. Und im Manga hier, in der Art, wie dieses Kapitel geschrieben ist, war er eben vorher nicht bei ihr im Schrein tätig, sondern hier ist es eigentlich das erste Zusammentreffen und die Frage ist, wo hat er sie gesehen, von Anfang an, wann? Vor 2 Minuten oder vor 20.000 Jahren? Also das ist ja nicht klar. Also sie haben sich ja kurz gesehen vom Tempel, ganz am Anfang vom Kapitel. Weil sie ihn in einer Vision sieht. Ich glaube nicht, dass er dort da wirklich rumhängt. Da hat sie ihn doch vorbeifahren sehen mit dem Bus. Ich dachte, das wäre eine Vision gewesen. Ach so. Nee. Ich habe gedacht, das war dass sie das so in ihrer Feuermeditation gesehen hätte. Ich glaube, es kommt nicht vor einer Feuermeditation. Aber das ist jetzt nicht ganz klar. Aber hat er sie gesehen, ist die andere Frage. Also jedenfalls, die haben eine süße... Da möchte ich mal sagen, was im Manga... Szene. Und eine zarte Szene, wo man ihm sofort eigentlich rechts und links eine hinter die Ohren geben will und sagen, nimm deine Finger da weg. Aber das und ist was? Nur was, das wir im Manga haben. Ein bewusstloses Mädchen ist der Gipfel der Romantik hier irgendwie. Das kommt. Dazu kommen wir im nächsten Kapitel. Ja. Was wir auch nur im Manga haben, was ich aber irgendwie nicht so gut finde, dass die einfach mega overpowered sind mit ihren Fähigkeiten, mithilfe von ihrer Computertechnik, wie zum Beispiel, dass Luna mit dem Laptop hier Ami dann ins Geschehen teleportieren kann. War das Luna? Ja. Mehr oder weniger. Also ich habe zwar gesehen, Luna bringt mich dahin, aber ich dachte, dass Ami das natürlich mit ihrer Magie macht. Ich habe das schnell überblättert. Ich glaube, das geschieht schon mit Hilfe der Magie. Ich denke, Luna nutzt diese Magie schon, um sie dahin zu teleportieren. Also, sie sind sowieso sehr OP. Luna zum Beispiel sagt, ach, ich habe auf meinem Computer dieses Mädchen Ami Mizuno, das muss ich mal recherchieren. Ja, wo kommt denn das bitte her? Das ist das. Diese ganze Technologie vom Mondkönigreich macht die einfach total... Ja. Es ergibt keinen Sinn, egal wie wir es machen. Ich glaube, das hatten wir schon in einem anderen Podcast, dass wir uns darüber ein bisschen, dass wir uns schon so Sorgen gemacht haben. Was haben die hier für Technologie eigentlich? Ja. Und dann. Ich sag nur Mondlaser. Okay. Wo kam das denn vor? Am Ende von Metallia. Ja. Dazu kommen wir noch. Da habe ich. In einem anderen Podcast. Einen Schock gekriegt, aber dazu kommen wir noch. Jedenfalls, Usagi wirft ihr Diadem und dieses Mal wird es kein, wird es ein Ring, der sich um... Das kontrolliert, wird auch von Luna schließt. Kontrolliert. Das macht auch Luna. Was, Luna? Wieso Luna? Ja, genau. Als Usagi das wirft und die kurz abgelenkt wird, sagt die, jetzt habe ich dich, tippt auf den Computer und der das Diadem umfängt den. Das wäre doch ein Job für Ami gewesen. Wieso macht Luna sowas? Luna kontrolliert es irgendwie. Luna macht auch. Mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, ich merke es jetzt gerade hier im Manga gar nicht so, aber in Sailor Moon Crystal wirkte das auch sehr unkoordiniert, das Ganze so. Ja. Was bringt uns jetzt der Eisnebel? Ich sehe jetzt selber auch nichts mehr und du hast dir halt auch so gedacht, okay, irgendwie. Ja, ich dachte immer, die Sailor Senshi sehen durch den Nebel, dass nur die Bösen nichts sehen. Jedite. So 90er Anime auch. Jedite gefriert den Nebel. Den Ami erzeugt. Aber gefriert der Nebel nicht von selber? Nee. Ah, okay. Ich glaube, Yedite wehrt ihn ab und dann sind es nur noch Eiswürfe. Es ist ein bisschen chaotisch. Ja, aber es wäre Einiges eigentlich daran. schöner gewesen, wenn wir wirkliches Chaos gehabt hätten. Also nur die Seelenkriegerinnen, die hier rausfinden müssen, was geht und nicht nur Luna, die sagt, das ist gut, das ist gut, das machen wir, das machen wir. Ja, das stimmt. Das ist wirklich keine Also gute Rolle für in Sailor Moon Luna. Crystal war es ein bisschen besser gelöst. Ja, sie hat so eine Lehrerinnen-Chefinnen-Rolle und naja, Ja. okay. Und Luna jetzt coacht das wird Ganze. Yedithee wird wirklich heftig eingeäschert von Rei, und zwar so heftig, dass diese ganze Dimension anfängt zu kollabieren. Also die gerade verwandelt sich Ja. hat, aber aus irgendeinem Grund sind dann Phobos und Deimos auch Ja, das fand ich verursacht. sehr cool, aber erklärt ist das nicht, wie Ja, die in sie die sagt weiche Dimension böser kommen. Geist und plättet damit Earthman Giudice. Ich würde mal sagen, das kam durch den Verwandlungsfüller, weil die Connection ist ja da. Das sind Ja. ja so Ja. ihre Diener, Wir dass der wissen Füller sie jetzt noch nicht, hergebracht. dass die auch magisch sind, aber das kann man sich jetzt denken an der Stelle. Stimmt. Na, da hat Wenn nicht sie aufgepasst. und Ami kommt auch nur rein, weil Usagi sich gleichzeitig verwandelt. Ah, okay. Das finde ich eigentlich sehr cool. Ja, wir haben hier Phobos Dass die Deimos, weiche, böser Mädels Geist. Verbindungen machen hier sind, also Ja. der Verwandlungsfüller wird ja auch von, na, er wird von Ami geworfen, die ihn schon hatte. Auf Und jeden dann Fall kann der kommen die Verwandlungsfüller auch Raben. irgendwie, hat irgendwie auch total viele verschiedene Funktionen, wo man sich dann auch fragt, was kann Ha! das Ding eigentlich noch alles? Die Raben könnten sogar unabhängig von dem Füller kommen. Es ist nicht ganz klar, ob die nicht sowieso gekommen wären. Ja, Rey Und jetzt beschwört ist die sie irgendwie sofort rauf. verwandelt. Sie hat Ich habe es keine jetzt so Verwandlungszone, interpretiert, ja. weil das in dem Moment steht da flop, flap und sie Ja. tauchen auf, als der Füller Ja. leuchtet, deshalb. Ah, hier haben wir auch wieder, Jedenfalls, diesen ja. seltsamen Zeichenstil, den du bemängelt hast bei den Tieren. Das ähnliche Problem wie bei Luna. Die Rahmen sind teilweise nicht so gut gezeichnet. Ja. Ja, Aber hier sie sind wurde. da. Ich finde sie schon sehr, sehr cool. Ich habe da ehrlich gesagt keine großen Ansprüche. Ja. Und Und hier. ein brutaler Tod für Ja, Yedithee. Uarg, Ja. Brutzel. Die schreiben wirklich Brutzel, oder? Ja. Und er ist richtig schön wieder gezeichnet in dem Moment auch. Ja. Ja. Das war auch der erste große Unterschied von Sailor Moon Crystal zum Manga, obwohl es ja an sich den Anspruch erhoben hat, eine 1 zu 1 Umsetzung zu werden, dass ja wirklich Yedite dann weghüpft und überlebt. Ja, Ich du weiß kannst es zu allerdings. schätzen, weil wir dadurch später mehr Shitenno Gruppenszenen kriegen. Aber Allerdings, du kannst eigentlich auch nicht ja. zwingend in Naoko Takeuchi-Manier Leute im Anime-Stil Doch, kann man schon. pulverisieren. Also ich habe in meiner Kindheit brutalere Sachen in Captain Future gesehen. Vor allen Dingen, ich habe das auch nicht verstanden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, Sailor Moon Crystal hätte durchaus brutaler sein können, weil es richtete sich doch an die erwachsen gewordenen Fans. Also, Ja. an manchen Stellen habe ich die Zensur da echt nicht kapiert, warum man das überhaupt gemacht hat. Also. Ja, man hätte, Ja. selbst wenn man sagt, wir brauchen Jedi später noch, hätte man an der Stelle auch einen Yoma sehr Ah, heftig plätten oh, hier ist auch können. ein Unterschied. Du hast, glaube ich, durch das So ist Feuer. es ja tatsächlich im 90er Anime auch gewesen. Ja, Da so, ist ja dann der Yoma dran, wir können nicht stattdessen. alle Details machen. Ich fand den PGS eben an der Stelle den Yoma sehr gut, aber das führt jetzt nirgendwo hin. Auf jeden Fall finde ich es interessant, dass Sailor Mars ihren Steno töten darf. Ja. Und das ist später auch noch einmal mit Makoto Mit und Makoto. Nefreiter. Und die Shitenno sind entsetzt, dass sie Ah das ja. gekonnt hat und Genau, und was ich sagen wollte, da gibt es noch dieses Bonuskapitel in den Sailor Moon Short Stories. Casablanca Memory. Ich würde Ja. sagen, das spielt ungefähr, ja, kurz nachdem Makoto dazugekommen ist, vielleicht. Und da taucht tatsächlich Zeusite auf und will Rache üben für Yedite und Sailor Ja. Master in eine Ja. Falle locken. Es gibt auch hier später im Manga eine Szene, wo speziell Zeusite extrem aufgebracht ist darüber, dass, ich glaube, dass Nefleete getötet wurde. Und in unten, nein, hier, das ist Yedite. Die Shiteno versammeln sich um seinen gläsernen Sarg und betrachten diese Mumie und reden darüber, wie sehr sie ihn wiederbeleben wollen. Und dazu wollen sie den Silberkristall haben. Und das finde ich ja schon sehr, sehr cool. Aber da sind wir schon in Kapitel 4, Ja, der da kommen wir Maskenball. jetzt aber sowieso hin. Ja, genau. Also, ich wollte es nur gerade sagen, das ist im 90er-Anime-Folge. Uff, Annies erster Kuss. Keine Ahnung, wievielte das war, aber ich glaube Folge 21 oder so. Und das ist auch wieder eine Folge, die ist schon relativ ähnlich. Also da gab es nicht so viele Abweichungen im Manga. Ja. Und ja. Nur das glaube ich. Im Anime wird Jedite, glaube ich, nicht von doch wird auch von Selamos polarisiert. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Im 90er Anime wurde er von Perilia tatsächlich kaltgestellt. Ja, das stimmt. In den ewigen Schlaf versetzt. Weil er halt zu häufig versagt hat und zu viel Geld ausgegeben hat. Ja. Ja, dann haben wir die Szene, da wird die Prinzessin angekündigt. Ja. Die auftaucht. Prinzessin D, glaube ich, heißt die einfach nur. Ja. Da haben die englisch-amerikanischen Fans viel Spaß mit dem Namen. Königreich D. Ja. Aber okay, das wird jetzt nur mal so angerissen. Es gibt eine Menge mehr Verkehrskontrollen auf den Straßen, weil die Sicherheit erhöht wird. Wir haben wieder die obligatorische Rückblende, dass jetzt Ami und Reya auch dazu gestoßen sind. Für die, die es verpasst haben. Ja. Dann die Schülerinnen unterhalten sich speziell über diese Prinzessin, die einen großen Juwel enthüllen soll. Anstatt entstehen Staatsschatz eines Edelstein produzieren, des größten Edelstein produzierenden Landes. Usagi kommt zu spät zum Sailor. Usagi kommt zu spät zum Sailor-Treffen, weil sie noch nachsitzen musste, wegen ihrer schlechten Noten. Was ja auch irgendwie gemein ist, als wäre eine schlechte Note nicht schon schlimm genug, da noch nachsitzen, deswegen. Ja. Also. Ich fand hier eine richtig super gut. Nachsitzen insofern schon sinnvoll, um Stoff zu wiederholen, aber dass die Lehrer sich das antun. Ja, gut, aber eigentlich normalerweise ist Nachsitzen ja eher, du sitzt da einfach nur deine Zeit ab und das ist die Bestrafung. Rusty, hast du nicht auch schon für vergeigte Vokabeltests nachgesessen? Oder für nicht gemachte Hausaufgaben. Aha. Ich habe trotzdem zwei Plussen. Ich habe trotzdem meine zwei Plussen der Arbeit abkassiert, aber nie meine Hausaufgaben gemacht. Das war in Englisch. Okay, zurück zum Manga. Wir haben eine sehr, sehr gute Rey-Szene. Und zwar, Rey nimmt Lunas Geblubber auseinander, wo sie sagt: Was für eine Prinzessin, du musst uns Info geben oder ich bin raus aus der Nummer. Warum sagst du uns nicht alles, was du weißt? Wäre das nicht eigentlich auch mal Amis Part gewesen? Weil Ami als wissbegieriger, wahrscheinlich auch neugieriger Mensch, hätte ich irgendwie eher als Ami-Part. Dass sie es wissen will, ja, aber dass sie auf Konfrontationskurs geht das und natürlich so fordernd ist, das wäre wahrscheinlich in dem, die spätere Ami, ja, total. Die spätere Ami hätte das wirklich sehr forsch vertreten, aber ich glaube, frühe Ami, Ami, die sagt, wir haben keine Zeit zu sterben, wir müssen jetzt lernen. Diese Ami hätte... Also ich erinnere mich, dass Ami später wesentlich radikaler wird. Ja, also, ich glaube schon. Also sie kann später sehr viel forscher werden. Und hier ist aber Rey, die sehr forsche, die sagt, wenn du nicht wirklich sagst, was du weißt und wer wir sind und wer du bist, dann mache ich da nicht mit. Und das finde ich gut. Klar, sie macht es auf eine extrem dramatische Art, aber da ist schon was dran. Luna ist nicht ehrlich mit den Mädels und das darf man ihr ruhig auch mal um die Ohren hauen. Und jetzt erklärt sie ihnen, dass sie es eigentlich auch nicht weiß. Sie gibt noch ein paar ominöse Hinweise, aber sie sagt, ich weiß eben auch nicht, wo die Prinzessin ist und was auf den Silberkristall abgesehen hat und warum. Und das ist mal eine wichtige Info, aber es ist nicht hilfreich. Sollen wir durch den Rest ein bisschen durchrushen, weil ich glaube, so viel Interessantes war hier in dem Kapitel auch nicht. Ja, wir haben natürlich tolle Makoto-Szenen. Wir haben einen sehr gruseligen Nefreitor-Schatten, der hier die Leute angreifen kann, aber wir haben... Ich würde sagen, Makoto kommt ja erst ganz am Schluss. Ja. Ach, ich habe mich überblättert hier. Es kommt die Braut-Episode. Also die beste Sache an der Braut-Episode, Brautkleid-Episode... Wir haben gar nichts mit dem Prinzessin-D-Kapitel. Ich bin im Prinzessinnen-Kapitel. Okay, Usagi, die schlafende Usagi wird von Mamoru geküsst. Buh. Ja, das ist eigentlich schon das Einzige. Und in diesem Kapitel erscheint der Schatten von Nefreitor, der die Leute angreift. Genau, und das fand ich halt interessant. Es wurde, glaube ich, am Anfang des Kapitels auch gesagt, oder vom Kapitel davor, dass jeder so seine andere Herangehensweise hat im Manga. Also das sagt Nefreitor auch selber. Jedi, der irgendwie seine Yoma selber gemacht hat, aus Lehm, glaube ich, war es, oder? Genau. Und Nephrite, der eben seinen Schatten dann immer in Roma verwandelt. Und später Zeuseid und Kunzeid, die haben eh ganz andere Sachen gemacht. Die haben gar keine Yoma mehr verwendet. Mhm. Und sie pulverisieren diesen Schatten zwar, aber Nephrite überlebt das. Und es gibt einfach diese schöne Szene noch, die sehr markant ist, wo sie vom Balkon fallen. Sie ist wirklich strunzdämlich, aber sie ist insofern schön, dass es eben nicht Usagi ist, so wie im Titelbild zu dem Kapitel, die sich fallen lässt und gefangen wird, sondern sie fallen beide und Usagi fängt. Ja, ja, vor allen Dingen der Füller. Hier ist es halt wirklich der Füller, der sich in den Regenschirm verwandelt. Könnt ihr mir bitte aufhören, Kindern einzureden, dass man mit einem Regenschirm vom Dach springen kann? Im alten Anime hatte sie den Regenschirm als Teil von ihrem, von ihrer Verwandlung furchtbar irgendwie dabei. Es könnte doch ein magisches Irgendwas sein. Von mir aus ein magischer, ja, gut, Helikopter. Das macht ja auch Sinn. Es macht aber auch Sinn. Es kann ja trotzdem magischer Regenschirm sein, dass er deshalb den Fall halt ich habe mich da als Kind immer veräppelt gefühlt, wenn ich sowas gesehen habe im Fernsehen. Ja, ist halt irgendwie inspired by Mary Poppins oder so. Ja, und da war es auch schon Unfug. Es ist markant und es ist schön und es wird interessant, finde ich. Interessant finde ich bei der Verwandlung, ihr Diadem erscheint nicht, weil es ist mit Jedi zusammen verbrannt. Das ist okay, das finde ich echt mal cool. Ja, und da hat Naoko sich aber richtig ausgetobt, weil dieses Diadem sich während des ersten Arcs einfach so oft verändert. Also jetzt das erste Mal, dass... Ja. Ich meine, ich glaube, das war auch was... Ah, jetzt kriegt sie ein neues. Das war auch was, was Rusty am Anfang meinte. Das war nicht die Brosche, was sich verändert, sondern ihr Diadem. Ihr Diadem verändert sich mehrfach und ganz am Ende ändert sich ihre Brosche. Aber das kommt erst im Heiligen Silberkristall. Das ist ja dann eher die, die zum zweiten Arc dann gehört. Ja. Stimmt. Aber ja. Auf jeden Fall, das Diadem wird sich noch nicht mal zum letzten Mal verändern. Ja. Da kommt dann nochmal ein neues. Aber das ist okay. In meinen Augen. Ja. Auf jeden Fall ist es detaillierter. Ja. Eins will ich noch kurz sagen, weil das ein guter Witz ist immer noch so. Die Prinzessin verliert eine Brille und sieht wunderschön aus. Und Usagi denkt sich dann so, genau, na, vielleicht ist es ja das bei Umi nur dasselbe. Und dann so, unmöglich, hahaha. Aber es ist die Wahrheit. Es ist von Naoko Takeuchi in einem Interview bestätigt worden, ja, er sieht wirklich gut aus. Ohne Brille halt. Und achso, und interessant ist zwischen... Entschuldigung. Ja? Ja. Achso, natürlich Schatten besiegt man mit Licht, deswegen muss sie hier eine andere Attacke einsetzen als sonst. Also ich denke mal, wenn sie den Mondstein auf normale Art benutzt hätte, hätte das überhaupt nichts gebracht. Ja. Sie benutzt deshalb ihn auch. Sie benutzt ihn auch und es bewirkt nichts. Ja, aber auf andere Art und Weise. Ja, Luna. Genau. Aber wir haben wieder Luna, die alles plötzlich weiß. Nee, es ist Tuxedomask, der es zuerst sagt. Echt? Nutze die Kraft des Mondes und dann kommt Luna mit den genauen Erklärungen. Ja. Und das ist ja dann die neue Attacke Moon Twilight Flash, die auch nur, glaube ich, in dem einen Kapitel vorkommt und dann nie wieder. Ne? Und den Umino-Gag finde ich insofern gut, weil wir eben viele Leute mit Brille haben im Manga und nur Umino und die Prinzessin sehen mit dieser Brille wirklich sehr stark verändert aus. Wobei ich jetzt gleichzeitig auch Kontaktlinsen. Gleichzeitig auch den Logikfehler des Todes gefunden habe. Ah. Warum funktioniert das Feuer von Rell nicht? Weil es ist auch Licht irgendwo. Warum muss es das Diadem sein? Das ergibt keinen Sinn. Nein, überhaupt nicht. Ja. Aber Nefreiter überlebt. Ihm schadet es, glaube ich, nicht, weil er schafft diese Schatten immer nachträglich. Er hat sich nämlich den Kristall von Beryl geklaut, den er hier benutzt, um seinen Schatten zu projizieren. Das fand ich auch interessant. Zumindest sieht das so aus, als wäre das nicht seiner. Der Staatsschatz, der sich bloß als Friedhof. Und dieser Staatsschatz, den man aus der Hand gibt, wer hätte das gedacht? Und dieser Staatsschatz-Gag, der dann aufgelöst wird, dass ein Diamant geschnitten wurde in die Form der Prinzessin, das nervt mich auch, da werden wir auch ganz schön für dumm verkauft. Ich find's lustig. Vor allen Dingen im 90er-Anime muss man schon sehr genau das wirklich zu merken, dass es halt auch da ein Abbild von ihr selber ist. Da konnte man es gar nicht so gut erkennen. Es ist es. Aber es gibt doch tausende von wunderschönen Steinen auf der Welt. Warum muss es A ein Diamant sein und B in der Größe und ach ja, wie auch immer. Staatsschatz. Jedenfalls. Es war eigentlich klar, es musste irgendwas total Bescheuertes sein. Gibt's noch eine Menge Pseudoromantik zwischen der Kuss. Na gut, wo blätter ich sofort. Da hat Naoko Takeuchi übrigens was Interessantes gesagt. Das wäre heutzutage gar nicht mehr erlaubt in einem Manga, dass 14-jährige Mädchen sich betrinken. Was ja hier so beiläufig passiert. Ne? Ja. Sie nimmt ja da einen Schluck und dann ist sie beschwipst und merkt, glaube ich, auch gar nicht, dass es Alkohol ist. Aber dass sie schlafend und bewusstlos geküsst wird, das ist erlaubt, oder wie? Weil das haben sie ja in Crystal schon wieder gemacht. Da hätte man ja die Chance gehabt, dieses Ding unter den Tisch fallen zu lassen. Sie war wenigstens nicht betrunken, als es passiert, Ja. oder? Also ich glaube, Weiß Crystal gar war sie nicht. nicht betrunken. Ich habe das aus meinem Gedächtnis gelöscht. Ich habe Crystal nie angeschaut, Doch, deswegen wir haben kann. die ersten paar Folgen gesehen, aber dann Ja. hatten wir technische Probleme und dann hat es uns irgendwie nicht gefehlt, dass wir ein paar Folgen nicht gesehen haben und dann sind wir auch nicht wieder eingestiegen. Es hat sich so ein bisschen Aber immerhin haben wir verlaufen. Luna, die reinplatzt und sagt, hey, also das geht echt zu weit. Ja. Aber Luna hat Leute schon zerkratzt für weniger, ja? Sie hätte ihm genauso ins Gesicht springen können, wie sie anderen Leuten ins Gesicht. Naja, Ja gut. gut, vielleicht war sie noch ein bisschen dankbar Ja. wegen der Rettung, als sie aufgefangen hat. Dann fängt das nächste Kapitel an. Wir Ja. sehen ganz kurz auch noch mal Koto am Ende vom letzten Eine Kapitel. Menge Ein Sturm zieht Rückblicke und auf. Das ist Erklärungen. noch so ein schöner Cliff, so ein schöner Aufhänger für den Schluss, dass man Makoto da im Gewitter schon mal sieht und sie sagt, ein Sturm braut sich zusammen. Sehr perfekt. Da zieht ein Sturm auf, ja. Ein Sturm. Und das sagt Makoto hier, das ist schön. Fünftes Kapitel Makoto, sehr der Gewitter. Also wir haben keine Chance, den Arc zu Ende zu kriegen. Wir können froh sein, wenn wir den ersten Band vom Manga zu Ende kriegen, aber dazu müssen wir jetzt einfach Wer stehen. war das, der vorhin gesagt hat, wir machen keine 1,5 Stunden Aufnahme? Wir Ich haben habe eine Stunde gesagt, wir fünf. machen keine 3 Stunden. Ich habe gesagt, wir anderen. Ja, okay. Eine Doch, Stunde war das das Ziel. war's. Ja, Das warst okay. du, Meso. Wie ist denn die Zeitmarke im Moment? Eine Stunde Stunde 40. 40. Und wir schneiden vielleicht 10 Minuten raus, wo Rusty und ich uns in die Haare kriegen, wegen dem Mikro mit dem Kopfhörerkabel. Aber das war letztes Mal auch schon was. Wir haben letztes Mal auch lange aufgenommen. Ich denke, wir mögen einfach alle die Details. Alle hier Ja, das stimmt. Beteiligten Es macht ja auch mögen Spaß, zu das so ein sehr die bisschen zu Details. Ja. vergleichen. Was haben die einen anders gemacht Ja, und so? ja. das Und ist schon ich muss sagen, interessant. das ist einer von meinen Lieblingsbänden, den ich auch am meisten gesehen habe und am meisten recherchiert Ja. Aber ich habe, muss der auch erste sagen, hier kann man und auch zweite. wirklich noch viel vergleichen, weil Ja. gerade diese ersten Kapitel, die frühen Kapitel, waren ja noch fast 1:1 wie im 90er-Anime. Da waren das hier und da so einzelne Details, die anders waren. Eigentlich jetzt fängt es so an, wo es schon stärker abweicht, ab dem fünften Kapitel. Ja, genau. Also wir werden auch sehen, hier ist der Yoma auch ganz anders und ja. Ja, es fängt dann an, dass Usagi träumerisch über eine Straße geht irgendwie, Ja. wird dann von Makoto gerettet von einem fahrenden Auto. Und das war ja schon anders. Das war ja im 90er-Anime so eine Gruppe Schlägertypen, wo Ja. Makoto die dann eben auf die Bretter geschickt Ehrlich hat, gesagt, um die Bunny zu retten. Anime-Fassung war besser. Wenn hier ist auch nicht schlecht. Weil ihr Kampfszenen waren eben sehr, sehr gut. Außerdem hat sie Ja. gesehen, okay, die zocken hier Kampfszenen mit Makoto gibt's ein noch. Mädchen ab Auch im und. Manga. Es kommt noch eine Kampfszene, Ja, die gut ist. aber es ist Und es ist eben auch gut nicht gerade eine gealtert, war ein Kleinigkeit, mal Forum. so eine Person aufzuheben und mal Ja. Ja, gut, das stimmt. Aber wir haben diese Autorettungsszenen einfach so häufig im Manga. Ja, und Kommt dann später mit Luna dann wir haben nochmal. sie auch im PGSM, aber da haben wir sie nur an einer Stelle, wo Usagi wirklich innerlich so dermaßen aufgewühlt ist, dass man. Ja. Aber hier ist sie nicht aufgewühlt, sie ist einfach nur in Gedanken woanders und Luna schaut dem Auto nur entgegen und und brüllt zwar noch, aber ich mag Ja. es nicht, Und ehrlich Usagi so, gesagt. wow, Rosenohrstecker und dieser Duft. Ja, sie ist natürlich, sie mag sofort Makoto. Und ich mag Makoto natürlich auch sofort. Dann wird dann hält sich Usagi mit ihren Freundinnen in diesem Brautladen und das irgendwie Ja, bei. es ist halt eine ganz andere Story wirklich als im 90er-Anime. Da fing Ja. ja dann dieser Arc mit den sieben Teufeln an, mit dem Greiferkönig und Ja. ich mag diesen Arc. Hier ist es, ja, ich finde den auch cool. Also ich finde die Idee cool, auch wenn es im Manga halt gefehlt hat. Einfach damit sich das nicht wie Filler-Folgen anfühlt, obwohl es eigentlich natürlich Ja. Filler waren. Aber wir hatten auch wirklich interessante Charaktere. Ja. Wie zum Beispiel Red Butler. Ja, das ist Ah. dieses Jahr mein Cosplay. Nach vielen Jahren mache ich mir endlich wieder ein Sailor Moon Cosplay. Die Und Folge hier ist ist es so halt, klasse. im Manga ist es halt so eine ganz andere Story mit Brautmode. Ja. Und Ja, oder ich will auch mal heiraten. So, ach, ich will auch mal Aber heiraten. hier die Szene finde ich auch gut. Wieso trägst du nicht unsere Schuluniform und was ist das für eine Frisur? Und Die ist mir zu sie, klein. ja, und sie sagt nur, das sind Naturlocken. Und ehrlich gesagt, sie sagt es auf eine sehr mädchenhafte, freundliche Art und der Lehrer fällt fast tot um, weil sie ist eben zweiköpfig, also sie Kopfgrößer. überragt ihn und er fühlt sich von ihr, glaube ich, schon ziemlich in den Boten gestampft. Ich dachte Wie ja da erst, auch so schön ich dachte erst, sie seine zieht an seiner Krawatte so Krawatte. aussieht. Ja, ich dachte, sie Ja, ich zieht an wollte gerade seiner sagen. Krawatte und erzählt ihm hier ein paar Takte, aber nein, sie ist eigentlich, Höflich. ja, die Krawatte Ich glaube, die hier Krawatte, die kriegt. sieht aus wie so ein Oh, hier ist Brett. es anders. Ja. Genau, hier sagt sie, ich war spät dran, es gab nichts Passendes. Ja. Und im alten Manga sagt sie, dass die anderen, dass die Uniformen eher zu klein sind. Ja, Aber es weil macht das sind keinen die Erklärungen. Sinn. Was hat sie in der Im neuen Neuen Auflage sagt sie, gesagt? ich war spät dran und es gab nichts Passendes. Ja gut, es kann ja durchaus sein. Sie hat ja gerade die Schule Ja. gewechselt. Wahrscheinlich im laufenden Schuljahr. Das kann Und sein. die Ausstatter Ja. haben das vielleicht auch nicht immer und schon gar nicht immer in ihrer Größe. Und Auf dass sie jeden Fall, sofort glaube Ärger ich. kriegt, weil sie wellige Haare hat, das finde ich auch sehr heftig. Hey, vor allem Naru hat ja auch diese komplett Eben. welligen Haare. Da sagt keiner Und was. es gibt Fan-Theorien, warum sie wellige Haare hat, aber im Es ist einfach so. Und der Lehrer ist natürlich schon. Aber sie lässt sich eben von niemandem einschüchtern. Ich glaube, die Krawatte soll das nochmal untermauern, Ich will gar wie nicht erst hier steif der theorieren. Typ ist. Ja, oder was? Ja, ganz ehrlich, was alles die Krawatte untermauern soll, das ist die Frage hier, aber. Das sieht schon Ja. sehr merkwürdig aus. Die besseren Szenen kommen auf der nächsten Seite, nämlich Makoto macht tolles Bento. Und Usagi ist hin und Ja, weg. jetzt ist Usagi endgültig Ja, nicht nur Bento, von da hat ihr sie ja sogar noch hingerissen. Plätzchen dazu und all sowas, ne? Ja, und die mit ihren Im übernatürlichen kleineren Beutel. Kräften und es wird mit Lunchpaket übersetzt, selbst in der neuen Fassung. Das ist noch Ja, vorhin. und Ja. Makoto rettet auch noch Usagi vor irgend so einem, keine Ahnung, Ja. Baseball. Ja, das ist super. Das hatte ich Und nicht mehr auf dem schmeißt den Schirm. zurück, Ja. aber so, dass den wahrscheinlich niemals irgendwo Genau, und die jemand anderen so, entdecken wird. ups. Ja. Passt doch auf und. Und Usagi ist sofort super, super nett zu ihr. Das sieht wirklich köstlich aus. Das sind keine Kekse, das sind diese dreieckigen Reisdinger. Wobei es auch hier, glaube Gefüllte ich, gab es Reisballen. nicht hier auch eine Szene im 90er-Anime, wo sie sich so in ihrem Hinterstübchen gedacht hat, wenn ich mich mit der anfreunde, kriege ich immer leckeres Essen. So Ja. ähnlich wie bei Ami, wo sie immer überlegt, wo ist mein Vorteil? Ja. Im Anime, also das sage ich nur im Anime so, im Manga sagt sie einfach nur, oh Oh, hier wird wow, sogar. tolles Essen, schöne Handtasche. Das hier ist cool. In der neuen Fassung nennen sie es Onigiri und geben eine Anmerkung, dass es ein gefüllter Reisball ist. Das ist cool, dass sie also das Essen nicht verwestlichen, sondern das Originalessen beschreiben. Das ist klasse. Ich weiß nicht, wie sie es in der alten Fassung gemacht haben. In der neuen Fassung, es ist ein gefüllter Reisball. Gut, okay. Die zwei freunden sich an. Spielen Sailor V, wie sie das immer so machen, wenn sie sich anfreunden, erstmal Sailor V spielen gehen. Ja. Vollkommen realistisch, Freundschaft durch Videospiele. Und auch sehr verschiedene Charaktere können dieselben Spiele mögen. Das ist schon sehr gut. Was Und wir soll man haben auch Sailor sonst V, machen in das einer ist sogar Zeit noch ohne besser. Internet? Ja, gut, die spielen es eben nicht. Also die haben zu Hause ja auch schon Spielkonsolen zu der Zeit in den Mangas. Aber sie gehen eben in die Arcade und spielen hier den. Vor allen Dingen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass Bunny regelmäßig, wenn sie eine Konsole hätte, die konfisziert bekommen wird von ihrer Mutter wegen den schlechten Noten. Aber im Manga Ja. sehen wir auch, dass sie eine hat. Im PGSM hat nur Shingo eine und spielt ständig damit. Und im Manga sehen wir ein, zwei Szenen gleich Okay, auch noch. ja. Also. Ah, und hier bekommt sie dann den Spitznamen Marco. Das ist auch. Und Motoki kriegt gleich auch noch einen Ja. Furu. Ja. Furu-chan, ja, okay. Mako-chan, okay. Das ist Was ich auch sehr lustig finde, ist, Usago. dass. Usagi. Für Usagi ist jeder gleich Chan. Und ich fand Ja. aber klasse im Kapitel vorher, da, für Rei, als sie merkt, Usagi ist in Gefahr, heißt es, oh, Usagi-chan ist in Gefahr. Es ist also gleich sehr freundschaftlich. Aber ich glaube, Chan ist sogar weniger freundschaftlich, als nur den Namen zu verwenden. Ich habe die Unterschiede noch Ja, nicht das ganz kann gut drauf. sein. Aber Das kann trotzdem, sogar es sein. ist nicht Tsukino-san oder Tsukino-chan, es ist Usagi-chan. Naja. Und jedenfalls mit Mako gibt es sofort richtig gute Situationen. Und das ist klasse. Was ich aber interessant finde, ist, dass sowohl Ami als auch Makoto so einen kleinen Crush so haben scheinen für Motoki im Ja. Manga. Ja. Das kommt aber später, Was? glaube ich, erst. Es ist halt mal interessant, dass Ami das auch mal haben darf. Ja. Ein bisschen roboterhaft ist und Ami Jungs ist es ein interessieren bisschen mich nicht. peinlich, dass Usagi hier rechts und links diese Kosenamen verteilt und sagt, oh, die traut sich das und die traut sich aber was. Das findet sie viel zu mutig und Lino Luna sagt eben, sie ist immer mit allen gut Freund. und denkt dabei aber nur an Tuxedo Mask. Ja, also auch mit Tuxedo Mask. Ja. Sie sich ja direkt anfreunden. Ja. Dann geht's wieder an das Brautthema und Makoto, sie träumt schon von ihrer zukünftigen Hochzeit. Ja, was mich hier gewundert hat, irgendwas wird da auch geredet, ich weiß nicht, ob es an dieser Stelle ist, über Juni-Bräute, dass das die glücklichsten Bräute sein. Ja, genau, das wird kurz Juni irgendwie gesagt. Ich glaube, über den Bräutigam von Narus Cousine oder so, keine Ahnung. Ja, also habe ich noch ist das so ein, ist das so ein japanisches Ding oder gibt es das im westlichen Raum? Keine Ahnung. Das habe ich mich echt gefragt dann. Also ich höre zum ersten Mal davon. Keine Ahnung, ja. Wir haben nochmal Rei. Interessant ja auch, dass Usagi dann im Juni Geburtstag hat. Ja. Auch was damit zu tun hat. Keine Ahnung. Aber Rei füttert ihre Raben. Wir haben nochmal eine Rabenszene. Das ist echt schön. Wir müssen ein bisschen Tempo machen. Krähen ja. Oder Raben auch wieder sehr komisch aussehen. und da haben wir den Großvater. Ja, ganz kurz. Ja, oh, ihr seid ja hübsche Dinger. Wollt ihr hier vielleicht nicht vielleicht als Mikos jobben? Und Riese. Ah! Opa! Was er ja dann im 90er-Anime wirklich zu jedem Mädchen sagt, ja. Was er jemals ja. Trifft. Und es wird aber nicht zu sehr breit gewalzt, aber es ist eben, sie muss hier schon ihren Opa hüten. Das ist ja auch irgendwie lustig. Sie haben diesen einen Satz rausgenommen ja. Und haben daraus den Charakter kreiert für den Anime, der ja. Viel größere Rolle bekommen hat. Ja. Also ich finde das süß, sagen im Hintergrund über schmeichelhaft, glaube ich, oder so sagen sie irgendwie noch. Ja, da finden sie es noch süß. Ich glaube, im 90er-Anime fand ich es irgendwann überhaupt mehr süß. Und weil was jetzt genau Usagi süß findet, ob sie die Enkelinnen-Dynamik und die Opa-Dynamik süß findet oder den Opa selber? Ich glaube, das ist im alten Manga deutlicher. In der alten Auflage sagt sie so ein Schmeichler. Ja. Ah ja. Der neuen sagt sie, ich finde das süß. Naja. Hier haben wir noch eine nette Rei-Charakterszene und eine nette Ami-Charakterszene, weil Ami macht sich Sorgen, dass diese Geisterbraut die Bräutigame vielleicht irgendwie reingelegt hat und dann, wenn sie darauf reinfallen, sind sie selber schuld, sagt Rei. Schon hart. Ja, Männern ist einfach nicht zu trauen. Und, ja gut, das passt wieder sehr gut zu Casablanca ja. Memory. Und auch zu Reis Familiengeschichte. Und jedenfalls sollen andere Kinder die Geisterbraut gesehen haben. Es ist also eine sehr coole Geistergeschichte. Oh, und hier sagt sie noch, ich habe den Eindruck, dass sich der Tag nähert ja. Und wir komplett... Was ich an der Stelle noch kurz sagen will, ist, dauernd verschwinden Leute, wir sehen nicht eine einzige Polizeifigur. Keine Polizisten, keine keine Kripo, nix, null. Das fand ich bei Sailor Aber Wii das ist besser. Generell so ein ich würde mal sagen, so ein ganz generelles Manga- und Anime-Problem. Die Charaktere versuchen immer alles zu regeln, ohne die Polizei einzuschalten, was für jeden Normalen im Real Life der erste Schritt wäre, in vielen Situationen. Okay, das könnte ich ja noch verstehen, dass du, wenn du 14 bist, nicht unbedingt auf die nächste Polizeistelle marschierst. Das muss man sich auch erstmal trauen. Aber ich hätte, dass die Polizei nicht von sich aus überall anfängt zu recherchieren und Dinge zu untersuchen oder was abzuschirmen oder. Dass diese Buslinie nicht stillgelegt wird. Man kann natürlich spekulieren, also zum Beispiel Taylor V scheint ja zu dem Zeitpunkt für die Polizei zu arbeiten, ja. Dass sie vielleicht sagt, ja, haltet mal den Ball flach. Hast du das Gefühl, da wird noch was passieren? Damit das die Sailor cool. Kinder eben erwachen ja. Können. Es wird ja gesagt, dass Sailor zu einer Spezialeinheit der Polizei gehört ja. Oder so. Dass sie das vielleicht tatsächlich irgendwie überwachen und vielleicht dann eingreifen. Wir wissen ja auch gar nicht, wie viele von diesen Szenarien gleichzeitig ablaufen. Was ja. Ja. Prinzen der vier Himmel alles gleichzeitig machen und wie viel auch vereitelt wird parallel dazu mit Sailor V's Hilfe und der Polizei. Die da kann man ja auch Verbrechen sind ja meistens auch, also Usagi bekämpft ja keine Verbrechen im Gegensatz zu Sailor V, aber dass bei verschwundenen Personen gar keine Polizei, also es gibt einen Fanfilm, der zum Beispiel ja. Einfach nur Rei sagen lässt, die Polizei war schon da und hat alles geregelt. Das finde ich, damit hat man es abgehakt, ohne dass man das noch animieren muss. Aber sie sind wenigstens erwähnt. Könnte sogar sein, dass sie das sogar im 90er-Anime auch gesagt hat. Ja. Hier haben wir einen ja. Geister-Motoki, also einen besessenen Motoki, der sich an Makoto ranschmeißt. Wo er offene Türen einrennt. Mhm. Und das ist sowas, was mich so ein bisschen stört, dass Makoto immer die ist, die anfällig ist für irgendwelche Manipulationen. Das haben wir später mit Mamoru dann auch nochmal. Ja, dass sie es einmal ist am Anfang, das finde ich okay, aber dass es dann dabei bleibt, Ja. das Und beim ersten Mal wird recht, im beim Anime halt ersten Mal rächt sie schon. sich ja auch dafür, als sie das raus, als sie das bemerkt, schmeißt sie diese Geisterpuppe praktisch quer durch die Ja. durch den ha die halbe Gegend, deswegen. Hier gibt es auch eine sehr coole Stelle, nämlich Mamoru ist unterwegs in, was weiß ich, einem Blazer, Schuluniform, ja oder nein, keine Ahnung, sieht, was vor sich geht und rennt zu Usagi nach Hause. Auch nicht um, auch zweifelhaft. Man taucht nicht einfach am Fenster von dem Mädchen Ja, auf. was willst du machen? Willst du bei ihren Eltern klingeln und sagen, eure Tochter muss hier mal ein Verbrechen verhindern? Ja, okay, auch Eben. wahr. Ich krieg bloß Aber Klar, er kommt in ihr Schlafzimmer, aber er ist sehr anständig dabei. Das muss man schon was sagen. wir ganz vergessen haben in dem Kapitel davor, er hat ja das Taschentuch von ihr gefunden. Da war, glaube ich, ihr Name und ihre Klasse auch drauf Ja, geschrieben. okay. Okay, Deshalb weiß er halt überhaupt, wo er sie findet. aber er hat Wahrscheinlich. ja auch sich verwandeln gesehen. Er weiß, wer sie ist. Ja, gut, aber das weiß, er wusste ja ihren Namen nicht Ja, zwangsläufig. aber dadurch ist er von Anfang an eigentlich in diesem Sailor-Team schon eine wichtige Sache und er arbeitet mehr mit ihr zusammen als gegen sie. Das finde ich schon sehr cool. Luna merkt es, dass Usagi weg ist, trommelt die anderen So. zusammen. Motoki und Makoto sind immer noch in dieser Pose festgefroren, wo er sie beinahe küsst, aber nicht richtig. Scheinbar seit einer halben Stunde, weil da war er gerade eben schon als. Das ist aber sehr, sehr slow Und burn, jetzt, also. ja, Ja, die ich lassen liebe es, es Usagi langsam angehen. verwandelt sich in Oder wir einen wissen nicht, was in Bräutigam. der Zwischenzeit schon alles passiert ist. Oh Ja, Gott. okay. Das ist natürlich richtig. Das ist. Gut, Ja. das war jetzt noch. Wer weiß, wie viele Küsse denn da schon gekommen sind. Ja. Usagi, als ein Junge und sie sieht toll Fast. aus. Erstens sieht toll aus, zweitens fast wie Jidaito, bloß ein bisschen andere Körperform. Exakt wie Jidaito hat. Sie hat nur einen anderen Gesichtsausdruck, aber das Und ein Charaktermodell bisschen ist anderer Körperbau. dasselbe, Du siehst ja. schon, dass sie verkleidet ist, Ja, wenn man aber genau hinschaut. Naoko Takeuchi hat eben bestimmte Zeichenstile. Charaktere, die sie zeichnet und Könnte auch als Motoki genauso gut durchgehen. Also so eben. unterschiedlich sind die Männer in Sailor Moon ja nun wirklich Sie nicht. hat nicht so sehr viele verschiedene. Aber es ist. Gebt mir eure Energie, die Geisterbraut ist sehr gruselig. Und jetzt muss Usagi sich doch nach einer Seite schon verwandeln, was beinahe ein bisschen schade ist, aber sie hat. Hochzeit in die Hölle. Ja, genau. Das ist. Ja. Also dieser Joma ist schon gruselig. Gebt mir eure Energie und dann stopfe ich euch zu Schaufensterpuppen aus. Ja. Oh, und das ist in der modernen Fassung, die das ja ein bisschen entschärft. Okay. Jedenfalls, Usagi hat ihre Brille, die wirft sie jetzt weg und dann wird angegriffen. Meine Stöckelschuhe werden dich bestrafen, oh Rei. Ich weiß, dass Naoki Takeuchi geschrieben hat, dass sie diese Stöckelschuhe über alles liebt, aber ich liebe sie nicht über alles. Wie kann man damit Ich laufen, liebe mich Rei, scheiß? aber nicht unbedingt ihre. Abis Schuhe sind richtig Aber gut, der aber. Sp und Makoto ist noch nicht mal verwandelt Ja, und genau. Das habe ich vorhin gerade sie, gesagt. ja. Sie rächt sich dafür und wirft diese Geisterfolge quer durch die halbe Landschaft. In der nicht verwandelten Form. Was ja auch ihre übernatürlichen Kräfte zeigt. Und dann Jede Senshi hat verwandelt, ja. irgendwelche speziellen Kräfte in irgendeinem Punkt und das ist halt Makotos Und Kräfte. sie ist eben auch trainiert. Also sie ist schon Ja. sehr, sehr fit und in Form für sowas. Und jedenfalls verwandelt sie sich jetzt sofort. Das ist doch nur mein Schatten. Das Original steht hier. Ne, freut doch schon wieder. Ja, und dann kriegt er sofort eine Ja. Flower ins Blumen ins Jupiter Gesicht. Thunderbolt. Ja. Oh, und er ist hinüber. Aber Sofort. auch sehr gruselig. Und die anderen sind wieder bestürzt, vor Und allem Zeusite. vor allem Zaiseed im Gegensatz eben zum Anime ist richtig Zeusite geschockt. ist auch die emotionalere, also Kunst ist einfach Ja. nicht schlichtweg nicht diese emotionale Person. Ja. So wird auch dargestellt eigentlich, auch im Manga. Wir kriegen eine sehr merkwürdige Kunstseiter-Szene, weil er nur so grinst. Also er ist sehr Wo seid ihr denn cool. jetzt? Wir sind da, wo Nefreiter ist gerade eben von einem Jupiter Thunderbolt erschlagen worden. Achso, du meinst Nephrite. Nephrite, ja. Und Ich wollte gerne noch was zu dem Schatten sagen. ja. Ich finde das irgendwie seltsam. Im letzten Kapitel war es ja so, der musste mit Twilight Flash eliminiert werden. Hier kann Makoto den einfach hochheben. Also da war Und ein Naoko sich auch nicht Flower so ganz Hurricane. sicher. Ja, der Flower Hurricane ist eine Fritte. Aber der geht gegen Nefreto, ja, der geht nicht gegen den Schatten. Ja, der Schatten wird dann einfach ignoriert. Ja. Ich meine, ist ja klar, wenn Nefreto stirbt, muss der natürlich seinen Schatten mitsterben, aber... Aber es ist inkonsistent, das stimmt. Weil es war letztes Mal ein großes Ding, dass der Schatten nur durch Licht aufgelöst werden konnte. Da weiß ich jetzt auch gar nicht mehr, wie das in Sailor Moon Crystal gelöst war. Aber naja, sie darf... Das ist natürlich auch was Interessantes im Manga, was mir Anime... so eigentlich seltener hatten, dass halt wirklich die Sailor-Kriegerinnen außer Sailor Moon auch mal jemanden vernichten dürfen. Das ist einerseits schon sehr gut, dass sich nicht alles um Usagi dreht, die einzige ist, die ganzen Schatten packen kann. Sie darf ihren ehemals Geliebten auslöschen. Mhm. In Sailor Moon Crystal natürlich nicht, da ist er dann auch entkommen. Mhm. Ja, hier wird von einem Jupiter Thunderbolt pulverisiert. Zoisite ist bestürzt, Kunzite halt nimmt es hin. Okay. Ja, da steht wirklich die Prinzen der vier Himmel. Hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass sie da genannt wurden. Was mich wundert, weil sie werden ja Steno genannt im Original und das scheint irgendwie so ein Begriff zu sein, der in Japan geläufiger ist. Also, der kommt in so vielen anderen. Ja. Also bei Pokémon zum Beispiel die Top 4 heißt es. Sobald du eine Vierer-Kombo hast und die sind ein bisschen Diva-artig oder irgendwie in der Richtung, was dann ist es Shikeno. Ja. Das hat einen buddhistischen Hintergrund, aber die Verwendung im Alltag ist die, du hast vier, die irgendwo oben an der Spitze stehen und das sind dann als ein Spitzenquartett und das nennt man dann Shikeno. Mhm. Was ist denn der buddhistische Hintergrund? Es gibt in Kyoto vier Schutzgottheiten, die vier Himmelsrichtungen schützen. Und das sind die Shiteno in Schildkröte, Kyoto. Genau. Die Schildkröte, der Phönix und Drache und genau die Tiger. Und die nennt man auch Shiteno. Und es passt auch, ich glaube, irgendwann stand noch was mit. Shi ist die Zahl 4, Tenno ist der Himmel, das sind die vier Himmelsrichtungen in Buddhismus. Das sagen die auch. Irgendwie Norden, Süden, Osten und Westen. Da wird ja auch gesagt, glaube ich auch. Im weitesten Sinne, ja. Irgendwas mit Vertreter des Nordens. Haben wir schon eine lange, schöne Fantheorien-Episode dazu gemacht, ob das einen Hinweis darauf gibt, wo eigentlich sich früher mal das Goldene Königreich befunden hat. Wenn diese Shiteno die vier Himmelsrichtungen symbolisieren, wenn man das kreuzt, was ist dann in der Mitte davon? Oh. Und die beste Fantheorie in der Richtung sagt, in der Mitte davon ist das Zweistromland. Okay, also, ja, dann haben wir die Szene, der Feind ist besiegt, Tuxedo Mask haut ab. Ja. Und Sailor Jupiter weint ein bisschen. Warum eigentlich? Ich hatte mich unglücklich in diesen Typen verliebt. Genau. Wo sie ja diesen Running Gag im 90er-Anime draus gemacht haben, dass sie diesen Typen in jedem Mann gesehen hat, der halbwegs gut aussah. Sie haben oft so eine Komik, wo sie sowas überzeichnen und manchmal passt, der erinnert mich an meinen alten Dingen. Also gerade dieser Crane Game Joe war ja wirklich eine unerträgliche Pest und hat sie behandelt wie Dreck und sie fand ihn trotzdem so toll, weil er erinnert mich an den, wo ich sagen muss, das müsste Otoko, das könnte Makoto wirklich ein bisschen, also da muss sie eigentlich von den anderen vor sich selber geschützt werden. Das ist ziemlich furchtbar. Sie haben das aber schon... Aber das ist ja dann auch gleich in Manga und 90er Anime, dass sie dann sehr anfällig ist, für solche Typen auf die reinzufallen. Ja. Ne? Ich denke auch gerade an die Folge in der vierten Staffel, wo sie so ewig lange auf Tigerauge wartet, der offensichtlich der Playboy überhaupt ist in der Folge. Und sie hat auch ein geringes Selbstbewusstsein und denkt, mich will ja keiner, weil ich nicht feminin genug bin. Und es gibt aber schöne, schöne Stellen, wenn Usagi ihr dann sagt, das ist doch Quatsch, du bist doch voll weiblich. Und das gibt's manchmal. Das tut einem echt leid. Also in der dritten Staffel im Infinity Arc haben wir so eine Episode, wo Makoto sagt, ja, ich bin einfach nicht so weiblich, ich weiß nicht, wer mich nachher mal wirklich will. Und Usagi sagt, man das kann ist im Manga eigentlich du bist nur... total weiblich und dann blüht Makoto wirklich auf. Aber es dauert drei Staffeln, bis diese Botschaft wirklich eingesunken ist bei ihr. Und man kann im Manga eigentlich nur hoffen, dass sie mit Asanuma ein Paar wird, weil der ist ja so der Kohai, der zu ihr aufsieht. Asanuna hat aber auch einen Crush auf Mamoru, deswegen... Es ist zumindest mal einer, der sie gut behandelt. Er findet sie einfach alle cool, weil sie irgendwie abgehoben sind. Ja. Sind sie ja auch. Sind ja auch keine normalen. Und ich denke, es ist auch noch zu früh, um zu sagen, wer zu ihr passt. Weil ich glaube, dass aus Makoto später mal was Tolles wird. Sie hat eben diese Pläne, was sie alles machen möchte. Und ich kann sie mir super gut vorstellen, ihre eigenen Bäckereien, ihre eigenen Blumenhandlungen, in ihrem eigenen Laden. So eine Kombination wäre ja total lustig, wenn sie dann irgendwie so ein Blumengeschäft hätte, die Leute setzen sich da so in die Blumen rein und kriegen dann ihr Essen. Das sagt sie in irgendeinem Medium, sagt sie, ich hätte gern einen Blumenladen, der auch eine Bäckerei ist. Gut, hygienemäßig musst du das sauber trennen, aber schön wäre es schon, irgendwo zwischen hunderten Blumen zu sitzen und die kaufen zu können und gleichzeitig noch Kaffee und Kuchen zu kriegen zu können. Das könnte ein Trend werden in Tokio. Ja, dann haben wir die Szene, wo Luna auftaucht und sagt, ihr seid jetzt vollständig, was ja noch Ja. nicht mal stimmt, aber Ja. denkt es anscheinend in dem Moment. Das finde ich eigentlich Und cool, weil wir wissen, es gab ja früher keine Sailor Moon. Und Luna muss davon ausgehen, wenn wir vier ja, Kriegerinnen haben, sind wir komplett. das stimmt. Also Weil, denkt dann quasi, ja. dass sie müssten vier sein, was ja auch stimmt, wenn man Sailor Moon wegnimmt. Ja. Aber da ja Sailor V bzw. Venus noch nicht dabei ist. Und Ja, Luna auf hat ja jeden auch recht, Fall. wenn sie sagt, ich habe wirklich eigentlich auch keine Ahnung, wovon ich hier rede. Weil wer diese vier Kriegerinnen sind, also dass Moon da nicht in diese Reihe reingehört Hier haben wir auf jeden und Fall dass eine etwas. gewisse Venus noch fehlt, Hier haben wir das diesen ist ihr etwas nicht seltsamen aufgefallen, Zeichenstil ja. für Luna. Das finde ich Diesen schön. etwas eckigen. Ja, ne, finde ich schön. Sie hat schöne Gesichtsausdrücke, Und dann aber trifft sie diese folgenschwere Entscheidung. Sailor Moon, du musst die Anführerin werden. Hier hast du ein Mondzepter. ja. Ausgerechnet. Warum geht's bei dir hier weiter? Ach so, in der alten Auflage sind die Bände dicker. Da sind ja auch die 18 Nein, Bände. in der neuen geht's weiter hier. In der alten N. Du Ja, bist die in der neuen Anführerin? sind da mehr Kapitel drin. Ja. Ja, das ist in Da wurden Ordnung. ja die Jetzt kommt, 18. ja, jetzt kommt ein Da wurden neues ja die Kapitel. 18 Bände auf 12 Bände Ja. zusammengefasst und halt eben die zwei Short Stories Bände. Aber ich würde, wenn das jetzt das Ende von den alten Mangas ist, würde ich an dieser Stelle sogar sagen, dass wir es für heute abschließen. Ja. Wir haben sehr detailliert geredet. Das können wir nicht mit allen Bänden machen, weil sonst müssen wir das Nein. ganze Jahr über nur Ich über sag Manga ja, reden. also, Aber ich ich sag finde, ja, es es hat ist sich halt gelohnt. einfach der Ja. Band. Der Band, wo man am ehesten noch Vergleiche ziehen kann mit einem Ja. 90er-Anime, ab Band Ja. 2 macht es eigentlich gar keinen Sinn mehr, da irgendwas zu Ja. vergleichen, weil es eben so verschieden ist. Und wir werden beim nächsten Mal auch nicht mehr darüber reden, über die ganzen, oder nicht mehr so viel darüber reden, was es für Versionsunterschiede zwischen den verschiedenen Auflagen gibt und so. Und wir haben jetzt Das auch, haben wir jetzt alles gesagt. ich glaube, wir haben auch offiziell den Rekord für die längste Folge geknackt, mal Ahaha, wieder. nein, haben wir Nein! nicht. Du hast Oh! unsere letzte noch nicht gesehen. Ach Tim war du. ja schon mal da. Oh Und je. Ah ja, stimmt, ja. deswegen bin ich auch nicht überrascht, dass wir einfach nur, wenn man uns lässt, nur reden und kein Also, es ist die längste Ende Folge, finden. die ich aufgenommen habe. Und ich habe auch schon Ja. ein. Ich war eigentlich auch schon. Ich habe eine sehr, sehr lange Folge auch aufgenommen mit Das. Grace My Heart zum Thema Last Dracul. Aber ich glaube, die Infinity Arc-Episode, die wir mit Tim jetzt das letzte Mal aufgenommen haben, wo wir auch alle Viertelstunde sagen, okay, wir machen jetzt mal nicht so lange, aber hier war noch ein schönes Detail. Und dann Wir ging haben es noch jetzt weiter. über 2 Stunden Aufnahmezeit. Also, Und davon wird nicht viel ich rausfliegen. werde das auch nicht teilen. Wir haben im Moment einfach eine sehr angenehme Situation, weil wir mit Flora auf Vorrat aufgenommen haben, weil sie jetzt keine Zeit im Moment hat, haben wir mit Flora eine Menge Folgen auf Vorrat. Das heißt, wir haben die Situation, wir müssen es nicht teilen, weil uns die Folgen ausgehen. Wir können das als eine Megafolge hinstellen und die Leute können sich nach der Hälfte abschalten, wenn es ihnen zu viel wird und ein anderes Ich Mal glaube, eine reinhören. Folge haben wir mal geteilt, weil sie zu lang war. Ja, und das ist ehrlich gesagt, finde ich es im Nachhinein nicht richtig. Also ich finde, wir werden diese Folge in ihrer vollen Länge. Weil was willst du da, wenn wir sowieso, wir wollten den Arc machen, jetzt haben wir nur einen Band gemacht und den wollen wir auch noch teilen, wann werden wir dann mal mit dem Manga-Thema fertig? Eben. Ja. Nein. Ja. Titel, Band 1, die Metamorphose. Ja. Aber ich fand es, wie gesagt, richtig. Wir haben zu diesem Band viel zu sagen. Es ist auch ein Es ist ja auch viel Einführungsband. passiert, ja. Es sind so viele Eben. neue Charaktere dazugekommen. Es ist auch einer der ereignisreichsten Bände von allen. Ja, Von daher. und vor allem auch im Allgemeinen, der erste Arc ist allgemein relativ vollgepackt. Vor allem am Anfang. Ja, Man hat ja. wirklich ein ziemliches Tempo und prescht ziemlich durch eigentlich. Was ich nicht unbedingt schlecht Eben. finde. Ja, ich habe ja gesagt, also was mich ein bisschen stört, dass so die Charaktere auf der Strecke bleiben und die Dynamik so Ja. zwischen den Charakteren, das hat der 90er Anime wirklich schöner gemacht, dass man sich da mehr Ja. Zeit gelassen hat für. Aber klar, also Also in dem auch ersten wenn es ein Band bisschen haben wir gestrafter mehr ist. schöne Szenen mit ihren Klassenkameradinnen und Umino als mit den anderen Sailor-Kriegerinnen. Das, ja, so Aber wir haben 50-50 ein würde ich paar sagen. gute Szenen. Also Rei hat richtig gute Szenen gekriegt, als sie erstmal in der Gruppe drin war. Wie sie sich Luna vorknöpft und sagt, wenn du nicht alles sagst, was du weißt, bin ich hier raus und so. Und sie hat auch mit Ami diesen Austausch und so. Da geht ein bisschen was. Was ja auch in PGSM aufgegriffen und da sogar noch ein bisschen ausgebaut wurde, wo sie dann direkt gesagt hat, nee, ich will gar nicht zu dem Team dazugehören, tschüss. Nach ihrer Einführungsfolge. Ja. Ja, also das war der Band 1 der Mangas. Alten Auflage zumindest. Wir haben die alte und die neue Aufgabe verglichen und haben Auflage. wirklich alle wichtigen Unterschiede, denke ich, zwischen der alten und der neuen Auflage gebracht. Und wir haben uns noch zusammengerissen und eben nicht noch alle Seitenthemen eröffnet, die sich angeboten hätten. Also das Ja. hier ist unsere disziplinierte, kondensierte 1 Stunden, nein, 2 Stunden, Zwei was? Stunden. 2 Stunden-Version. Länger. Zwei ein Viertel, glaube ich, sind wir fast schon. Okay, ja, ehrlich gesagt, ich lebe damit und wir haben auch andere Themen und Gäste und wir sind ein Podcast mit sehr vielen verschiedenen Gästen und verschiedenen Themen und jeder darf seine eigene Dynamik mitbringen und sein eigenes Thema mitbringen. Und ich denke, dass wir auch eine Zuhörerschaft haben, die sehr viele verschiedene Dinge mag und da findet doch jeder bestimmt das, was ihm gefällt. Also vielen, vielen Dank an dich, Tim, dass du wieder mal sehr viel Zeit für uns hier reinsteckst und ja, und dieses sehr, sehr schöne Thema gebracht hast. Ich hatte Ja. viel Spaß. Ich auch. Ja. War schon gut. Ja, Rusty hat wirklich die ganze Zeit, vor allem, er saß mit mir im selben Zimmer, als er angefangen hat zu lesen, und den ersten Band hat er ständig nur gegackert und mir immer wieder alle paar Seiten das Ding unter die Nase gehalten. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Und der erste Band ist, glaube ich, in der Hinsicht auch sehr unterhaltsam. Auch der zweite und der dritte. Ja. Ja. Wobei es ja dann eigentlich schon düsterer wird, ne? Also Ja. wo dann der Comedy-Aspekt immer geringer wird. Ja. Aber ja. Aber Aber das. Usagi ist wirklich sehr witzig. Hier noch in Band 1. Okay, dann. Ja, also, bevor wir jetzt alles nochmal wiederholen und nochmal 2 Stunden wir hören uns auf jeden Fall wieder und sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Ja, bis zum Mal. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute von Mondsteinflug. Wir freuen uns über Kommentare und Fragen von euch. Ihr könnt auch mitmachen. Wir sind auch immer auf der Suche nach neuen Gästen. Unsere Gäste können ihre eigenen Themen mitbringen. Schreibt uns eine E-Mail an mondsteinflug@froschmeck.net oder kommentiert auf unserem Tumblr-Blog www.mesomondstein.tumblr.com. Das Copyright für diese Episode liegt bei Meso und Rusty. Ihr dürft die Episode gratis hören, downloaden, behalten und verbreiten. Ihr dürft sie nicht weiterverarbeiten, nicht behaupten, dass sie euch gehört und kein Geld mit ihr verdienen. Bis zum nächsten Mal für Liebe und Gerechtigkeit, Mondstein, Flieg und Sieg!